So, jetzt nochmal von meiner Seite herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion zur Parteifrage hier auf dem diesjährigen Sommercamp der KO. Wir freuen uns, dass ihr alle hier seid und wir freuen uns auch, dass unsere Gäste hier auf dem Podium da sind. Ich werde sie jetzt einmal kurz vorstellen und danach noch eine kurze Einleitung zu der Diskussion bringen. Achso, ich selbst bin Jakob von der KO und mache heute hier die Moderation, wie ihr schon feststellen konntet. Gut, dann begrüße ich jetzt erstmal ganz zu meiner Rechten Felix vom Kommunistischen Aufbau. Ich stell kurz euch in zwei Sätzen vor, also den Kommunistischen Aufbau, nicht Felix. Ihn kenne ich noch nicht so gut, aber das wird nach dieser Diskussion sicher ein bisschen anders sein. Der Kommunistische Aufbau hat sich 2014 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Zitat, die Einheit der KommunistInnen auf der Grundlage gemeinsamer Prinzipien dafür zu kämpfen und einen Beitrag für die zukünftige kommunistische Partei zu leisten. Schwerpunkt ist die Entwicklung von Berufsrevolutionären. Sie haben in letzter Zeit einige Texte zur Parteifrage veröffentlicht, unter anderem den Text Kommunistische Partei im 21. Jahrhundert, ein Gespenst kehrt zurück. Ich begrüße jetzt zu meiner Linken hier direkt Tom von der Perspektive Kommunismus. Die Perspektive Kommunismus wurde tatsächlich auch, ich musste nochmal nachgucken, auch 2014 gegründet und versteht sich als Plattform, um, Zitat, einer unter mehreren möglichen Kernen zum Aufbau der zukünftigen revolutionären Organisation zu sein. Sie will den verschiedenen Organisationen solidarisch gegenübertreten, mögliche und sinnvolle Bündnisse eingehen und ebenso eigene Strukturen aufbauen. Ich begrüße jetzt zu meiner Rechten hier direkt Hauke von der Kämpfenden Jugend in Bremen. Herzlich willkommen. Die Kämpfende Jugend hat sich 2019 gegründet und will vor allen Dingen Jugendliche erreichen und organisieren. Für sie besteht die Notwendigkeit, dass sich, Zitat, alle revolutionären Kräfte immer weiter vernetzen, um eine kommunistische Partei neuen Typs zu schaffen, und sie wollen ihren Beitrag dazu leisten. Zuletzt begrüße ich Thanasis von der KO zu meiner ganz links. Das ist jetzt nicht geplant gewesen. Die kommunistische Organisation, die meisten von euch kennen sie natürlich, weil wir hier auf dem Sommercamp der KO sind, hat sich 2018 gegründet und versteht sich selbst als Aufbauorganisation der revolutionären kommunistischen Partei in Deutschland. Sie organisiert im Aufbau einen Klärungsprozess, um die ideologische Krise der kommunistischen Bewegung zu überwinden und den Kampf gegen den Revisionismus voranzutreiben. Was uns alle, die hier sitzen, eint, ist die Tatsache, dass wir davon ausgehen, dass die Kommunistische Partei nicht existiert in Deutschland aktuell. Keine der bestehenden Organisationen diese Partei, also dem Anspruch einer kommunistischen Partei tatsächlich entspricht. Also weder die DKP, noch die KPD, noch die MLPD. Doch diese Einigkeit in diesem Punkt ist sehr oberflächlich. Sie sieht davon ab, dass es Differenzen gibt in grundlegenden Standpunkten des Marxismus-Leninismus, in grundlegenden Fragen. Das heißt, man kann nicht einfach dabei stehen bleiben. Wir wissen, dass die Frage der Partei nicht nur für Mitglieder dieser Organisation relevant ist, also der anwesenden Organisation jetzt hier auf dem Podium, sondern gleichzeitig eine sehr wichtige Frage ist für viele, viele junge Kommunistinnen und Kommunisten, also die vielen, die es gibt in Deutschland. Ihr wisst schon, es ist leider noch kein Massenphänomen oder ähnliches. Aber es ist eine sehr wichtige Frage für all diese, auch die Unorganisierten, auch die in anderen Organisationen sich derzeit befindlichen. Es ist allerdings auch eine Frage für Leute, die schon in Parteien oder Parteijugenden sich befinden. Also auch in der SDJ und DKP gibt es Genossinnen und Genossen, die sich immer mal wieder die Parteifrage neu stellen und sich fragen, ist das eigentlich richtig hier? Ist das eine revolutionäre Partei mit einem revolutionären Programm? Außerdem spielt die Parteifrage ganz offensichtlich, und das erleben wir hier jetzt auch im Camp, glaube ich, auch mit unseren internationalen Gästen, auch international eine sehr, sehr große Rolle. In einigen Ländern stellt sich dieselbe Frage wie bei uns, nämlich es ist keine kommunistische Partei existent, also keine revolutionäre kommunistische Partei existent, und es ist die Frage, wie baut man sie auf? Die KO hat in ihrem Kongress 2022 Thesen zum Charakter der kommunistischen Partei und zum Selbstverständnis der kommunistischen Organisation beschlossen und leider mit einem Jahr Verzögerung im Februar 2023 veröffentlicht. Diese Thesen sind das Produkt eines längeren Diskussionsprozesses, einer längeren intensiven Diskussion innerhalb der KO. Und dieser Prozess, aber auch die Spaltung der KO zu Beginn des Jahres 2023, hat für uns noch einmal klar gezeigt, dass um ein richtiges Verständnis und klare Vorstellungen über den Aufbau der Partei in der ganzen kommunistischen Bewegung gerungen werden muss. Konsequent und ernsthaft, es darf nicht auf die lange Bank verschoben werden. Wir wollen also mit diesem Podium prüfen, wo und inwiefern Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf die drängendste Frage der kommunistischen Bewegung in Deutschland bestehen. Die Schaffung einer kommunistischen Partei. Wie muss diese Partei beschaffen sein? Was zeichnet sie aus? Auf welchen Grundpfeilern basiert sie ideologisch und organisatorisch? In welcher Beziehung steht sie zur gesamten Arbeiterklasse? Und vor allem, wie kann sie aufgebaut werden? Wir haben jetzt dazu drei Frageblöcke erstellt, zu denen alle Podiumsteilnehmer jeweils einen kurzen Input zu Beginn halten werden. Im Anschluss an die Inputs zu jedem Fragenblock wird dann offen hier in der Podiumsrunde diskutiert zu den entsprechenden Frageblöcken. Der erste dieser Frageblöcke ist die Bedeutung der revolutionären Theorie beim Aufbau der Partei. Muss eine neue Strategie für die Revolution in Deutschland erarbeitet werden? Was sind die Eckpunkte einer solchen Strategie? Der zweite Frageblock, das Verhältnis von Parteiaufbau und spontaner Bewegung. Welches Verhältnis müssen die Kommunisten während des Parteiaufbaus zu spontanen Bewegungen einnehmen? In welchem Verhältnis steht der geplante Parteiaufbau zum Eingreifen in die Massenbewegung und zu kontinuierlicher Massenarbeit? Im dritten Fragenblock, welche Organisationsprinzipien müssen der Partei zugrunde liegen? Welche Unterschiede zu den Organisationsprinzipien der Aufbauorganisation gibt es? Da wir uns auf dem Sommercamp der KO befinden, haben wir uns dazu entschieden, keine Publikumsdiskussion bei diesem Podium zuzulassen. Das hat den einfachen Grund, dass wir davon ausgehen, dass die Mehrzahl der Anwesenden auf jeden Fall große Sympathien für die KO haben und mehr Fragen und Anmerkungen zu den Standpunkten der anderen Organisationen haben werden. Und das heißt, die Gefahr einer sehr einseitigen Diskussion wäre damit gegeben. Und das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Ich gehe aber davon aus, das sage ich jetzt einfach mal so offen, ihr korrigiert mich, wenn es anders ist, dass alle anwesenden Podiumsteilnehmer auch noch nach dem Podium auf dem Gelände sein werden und offen zur Diskussion sind. Ja, also ihr könnt sie auch sicher danach noch ansprechen und mit ihnen direkt nochmal in Diskussion gehen, wenn das Bedürfnis gegeben ist. Gut, soweit zur Vorrede. Wir kommen also zum ersten Fragenblock und ich lese sie noch einmal vor und dann übergebe ich das Wort. Vielleicht fange ich einfach genau mit Felix direkt an. Also die Bedeutung der revolutionären Theorie beim Aufbau der Partei. Muss eine neue Strategie für die Revolution in Deutschland erarbeitet werden? Was sind die Eckpunkte einer solchen Strategie? Felix. Ja, vielen Dank. Auch erstmal noch von mir im Namen unserer Organisation vielen Dank für die Einladung zu eurem Sommercamp. Wir haben sie auf jeden Fall sehr gerne angenommen und denken, dass es ein positiver Schritt ist, ein Schritt in die richtige Richtung, hier zusammenzukommen und Standpunkte auszutauschen unter verschiedenen Strömungen auch der revolutionären Bewegung. Zur Frage, also für uns ist relativ klar, dass es eine neue Strategie braucht für einen neuen Anlauf zur sozialistischen Revolution in Deutschland, weil es eben auch schon ein bisschen her ist, dass es sowas das letzte Mal so wirklich gegeben hat und seit zum Beispiel die Kommunistische Internationale, die KPD, eine solche Strategie für die sozialistische Revolution in Deutschland ausgearbeitet haben, ist eben auch viel passiert. Die Verhältnisse haben sich geändert und gleichzeitig steht eine kritische Auswertung der bisherigen strategischen Versuche oder der Versuche, eine Strategie zu erarbeiten, ja auch noch aus für uns. Deshalb denken wir, es ist absolut notwendig, die aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland zu analysieren und darauf aufbauend eine revolutionäre Strategie für dieses Land zu erarbeiten. Das ist insbesondere notwendig, wenn wir die Strategie nicht einfach eindimensional betrachten, sondern auch vielschichtig, wenn wir die Möglichkeit uns sozusagen offen halten oder wenn wir auch Teilstrategien erarbeiten wollen für einzelne Fragekomplexe. Zum Beispiel eine Teilstrategie für die Frage, naja, wie kommen wir denn zur kommunistischen Partei? Wie überwinden wir das Zirkelwesen in Deutschland? Und wir als Organisation haben zum Beispiel den Aufbau der kommunistischen Partei als unser klares strategisches Zwischenziel definiert. Zur Frage der Ausarbeitung der Strategie haben auch wir einige Fortschritte gemacht seit unserer Gründung. Also wir haben eine Klassenanalyse für Deutschland angefertigt in verschiedenen Teilen über die Lage der Arbeiterklasse, über die räumliche Dimension der Klassengesellschaft, die Lage der Frauen und viele weitere Themen. Wir haben die Rolle des deutschen Imperialismus in der Welt und insbesondere in Europa analysiert und wir haben auch gewisse strategische, taktische Diskussionen geführt. Also zum Beispiel haben wir uns mit der Frage des Minimalprogramms oder des sogenannten Minimalprogramms mit der Frage der Losungen, der Forderungen beschäftigt und haben eine Ausarbeitung gemacht, in der wir eben sagen, naja, es braucht kein Minimalprogramm in Deutschland. Was es braucht, ist ein Programm der sozialistischen Revolution. Und der Zwischenstand, den wir hier erreicht haben, oder das Programm, was wir wir haben einen gewissen Zwischenstand erreicht. Wir haben im März diesen Jahres auf unserem 4. Kongress das erste Programm unserer Organisation verabschiedet, wo sich auch die bisherigen Diskussionen, unsere bisherige Klarheit, unser bisheriger Stand zu dieser Frage ausdrückt. Was vielleicht eine Besonderheit unserer Organisation ist in Deutschland, ist, dass wir denken, dass es zum Beispiel auch eine Frauenrevolution braucht. Genau, also letztendlich eine gesellschaftliche Revolution gegen das Patriarchat als Teil der sozialistischen Revolution und dass es eben in den bisherigen Anläufen zum Beispiel den Kommunistinnen und Kommunisten sehr stark auf die Füße gefallen ist, dass sie sich dieser Frage eben nicht ausreichend gewidmet haben. Dabei gibt es für uns aber auch noch viele offene Fragen. Also es gibt Eckpunkte unserer Strategie, die sind klar. Also wir denken, in Deutschland braucht es kein Minimalprogramm, das heißt konkret, der nächste große strategische Schritt in diesem Land ist die sozialistische Revolution und wir lehnen alle Theorien ab, die irgendeine Zwischenphase dort sozusagen einbauen wollen. Also manchen von euch ist sicherlich die Theorie der antimonopolistischen Demokratie von der DKP oder so etwas geläufig. Wir denken auch zum Beispiel, dass die Revolution in Deutschland jetzt nicht einfach an einem Tag passieren wird, dass wir ganz lange nur ganz friedliche Arbeit machen und dann machen wir mal einen Tag bewaffneten Kampf, sondern dass es auch so sein wird, dass die Revolution in Deutschland letztendlich die Form eines militärischen Konflikts, eines Bürgerkriegs zum Beispiel annehmen wird. Und wir haben auch gewisse Gedanken uns dazu gemacht, naja, was sind notwendige Schritte des Sozialismus in Deutschland? Ansonsten gibt es aber, wie gesagt, offene Fragen. Zum Beispiel denken wir, dass es auch von unserer Seite noch einer tieferen Auswertung bedarf des Revisionismus, zum Beispiel in der Sowjetunion. Wir denken auch, dass zum Beispiel die Frage der kommunistischen Militärpolitik auch zu den ungelösten Fragen zählt und zum Beispiel auch die Frage des internationalen Charakters der Revolution in Deutschland. Genau, das sind so die Sachen, die wir hierzu zu sagen hätten. Alles klar, vielen Dank. Dann Hauke von der KJ sehen. Genau, aber erstmal alle Inputs zu dem Fragenblock und dann kommen wir zur Diskussion. Ja, auch wir bedanken uns nochmal für die Einladung und freuen uns, dass wir hier heute Teil dieser Podiumsdiskussion sein dürfen. Wir haben uns mit den Fragen auseinandergesetzt und ich würde jetzt auch gleich einmal unseren Input da direkt einsteigen und den vortragen. Ohne revolutionäre Theorie kann es keine revolutionäre Praxis geben. Das ist ein Lenin-Zitat, wie wahrscheinlich manche von euch wissen. Dieses Zitat bestimmt auch heute noch unser Verständnis von der Bedeutung der Theorie. Wenn wir von Theorie sprechen, dann sprechen wir vom Marxismus. Der Marxismus ist die Systematisierung der Erfahrungen der Revolutionären- und Arbeiterinnenbewegungen aller Länder. Diese Theorie des Marxismus wird gegenstandslos, wenn sie nicht mit einer revolutionären Praxis verknüpft wird. Eine Praxis aber wird blind, orientierungs- und perspektivlos, wenn sie nicht durch die Brille der revolutionären Theorie beleuchtet wird. Im Zusammenhang mit der Theorie, insbesondere im Zusammenhang von Parteiaufbau und Theorie, reden wir in erster Linie von Kampf. Warum reden wir beispielsweise von ideologischem Kampf, innerparteilichem Meinungskampf und so weiter? Warum ist das so? Der Revisionismus hat in der internationalen kommunistischen Bewegung einen schlimmen Schaden angerichtet, so auch in Deutschland. Es gibt in Deutschland viel Verwirrung um den Marxismus. Der Revisionismus hat es geschafft, in der kommunistischen Bewegung in Deutschland dominant zu werden, dem Marxismus seinen revolutionären Kern zu rauben und ihn damit für die herrschende Klasse ungefährlich zu machen, ihn umzuwandeln von einer proletarischen, revolutionären Ideologie zu einer bürgerlichen Ideologie. Dagegen braucht es Klärung, vor allem aber auch braucht es Kampf, um diese bürgerliche Verfälschung zurückzudrängen. Die Bewegung der Materie, die Entwicklung des Klassenkampfs, die ständige Veränderung unserer Kampfbedingungen macht immer wieder auch aufs Neue eine wissenschaftliche Analyse der Verhältnisse mit der revolutionären Theorie notwendig. Das bedeutet auch, es bieten sich immer wieder aufs Neue eine Vielzahl von Möglichkeiten für den Opportunismus und Revisionismus in der kommunistischen Bewegung anzudocken, sie in die Irre zu leiten, sie zu zerstreuen und ihre Kampffähigkeit zu lähmen. Das macht den theoretischen und ideologischen Kampf in dieser Hinsicht zu einer permanenten Aufgabe der Kommunistin. Der Kampf um die Prinzipien und die Analyse der Verhältnisse ist das eine. Die Frage der daraus resultierenden Politik, die Frage der Anwendung der Ideologie zur Intervention in den Klassenkampf, die Frage der praktischen Konsequenzen ist das nächste Kapitel. Das ist auch wiederum ein Feld des Kampfes. Da geht es nämlich auch unter anderem um Fragen der Bereitschaft und der Einschätzung von Kräfteverhältnissen, wo unterschiedliche, zum Beispiel kleinbürgerliche Einflüsse wie individuelle Existenzängste das politische Bewusstsein trüben können und einen proletarischen Klassenstandpunkt relativieren können. Generell darf es bei der Politik nicht um eine mechanische Kopie alter Erfahrungen aus anderen Ländern gehen, sondern um eine schöpferische Anwendung der Prinzipien. Und wie diese Anwendung konkret in Deutschland 2023 aussieht, das muss unter Zuhilfenahme der Ideologie herausgefunden werden. Da können wir mit unserer Ideologie tatsächlich viele Theorien aufstellen, diese müssen aber in der Praxis überprüft werden. Die Praxis ist dort das Kriterium der Wahrheit und nichts weiter. Es gibt aus der Geschichte der internationalen kommunistischen Bewegung sicherlich sehr viel Bezugsmaterial, was man auswerten kann und muss. Die endgültigen Antworten wird man allerdings nur aus aktuellen praktischen Lehren des Klassenkampfes hierzulande ziehen können. Der innerparteiliche ideologische Kampf ist das Mittel, um die Partei weiterzuentwickeln, damit sie mit den Entwicklungen und Notwendigkeiten des Klassenkampfs mithalten kann. Er ist das Mittel, mit der die Einheit des Willens und des Handelns innerhalb der Organisation hergestellt wird. Die Geschichte der kommunistischen Parteien ist eben auch eine Geschichte der innerparteilichen Kämpfe gegen falsche, opportunistische und revisionistische Standpunkte. Die Siege in diesen Kämpfen haben Fortschritt gebracht, die Niederlagen Rückschritt, Degeneration, Zersetzung. Das ist ein historisches Gesetz, was man anerkennen muss. Es ist eine idealistische Parteivorstellung, zu glauben, wenn man einmal die Einheit hergestellt hätte, so wäre sie etwas für immer und ewig Feststehendes. Dies ist die Vorstellung der Partei als monolithischer Block, die wir ablehnen. Die kommunistische Partei steht nicht außerhalb der Klassengesellschaft. Solange wir keinen Kommunismus haben, wird es auch innerhalb der Partei zu unterschiedlichen Meinungen, Theorien und Standpunkten kommen, die unterschiedlichen Klassenstandpunkten entsprechen. Grundzüge der Strategie kann man heute schon definieren. Das können wir in der Diskussion noch mal ausführlicher machen. Die Zeit hier ist knapp. Für uns ist das Verständnis der Revolution zentral. Die Revolution ist nicht ein einmaliger kurzer Akt, eine einmalige Erhebung in einer revolutionären Situation. Die Revolution ist ein langfristiger Kampf in ideologischer, politischer und militärischer Hinsicht. Ein Prozess mit Aufs und Abs, kleineren Siegen und Niederlagen. Dementsprechend brauchen wir eine feste und kampfstarke revolutionäre Organisation, die in der Lage ist, diesen langwierigen Kampf gegen einen überlegenen Gegner aufzunehmen, in ideologischer, politischer und auch in militärischer Hinsicht. Grundsätzlich wollen wir auch noch mal darauf hinweisen, dass es eine direkte Verknüpfung gibt zwischen der Theorie und der Organisationsfrage. Baut man einen bürgerlichen Wahlverein auf, wo kommunistisch draufsteht, aber nicht kommunistisch drin ist? Oder baut man eine revolutionäre Kampforganisation auf, die die Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparates anstrebt? Da folgen organisatorisch völlig unterschiedliche Dinge draus. Nach Jahrzehnten der Vorherrschaft des Revisionismus in der kommunistischen Bewegung hat der Revisionismus auch und insbesondere auch in der Organisationsfrage Einzug erhalten. Eine der zentralen Aufgaben der Kommunistinnen der BRD ist zurzeit, einen Kampf um die Ausrottung legalistischer Organisationsvorstellungen in der kommunistischen Bewegung zu führen, die ganz wesentlich von Linien wie dem friedlichen Übergang zum Sozialismus beeinflusst sind. Die Organisationsfrage, die Frage der Partei, hängt eben ganz unmittelbar mit der Frage des Verständnisses der Diktatur des Proletariats, der Revolution und dem Aufbau des Sozialismus zusammen. Alles klar, dann einmal Tom von Perspektive Kommunismus. Ja, erstmal auch von mir vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt, dass wir hier sein können. Wir finden es auch wesentlich, dass wir versuchen, gemeinsam als kommunistische Bewegung, als Revolutionäre, solche zentralen Fragen zu diskutieren. Ich habe jetzt ein bisschen die Angst, nachdem ich das gehört habe, dass wir uns hier zu einig sind. Vielleicht gibt es auch ein paar widersprüchliche Aspekte noch, aber genau. Ich würde kurz damit beginnen, nochmal den Begriff revolutionäre Strategie kurz einzuordnen. Wir verstehen revolutionäre Strategie als Vermittlung zwischen dem politischen, dem allgemeinen politischen Ziel, also der klassenlosen Gesellschaft, und der täglichen Praxis. Weil der wissenschaftliche Sozialismus und wir davon ausgehen, dass wir einen Bruch mit dem System brauchen, dass es kein langsames Hinauswachsen aus dem Kapitalismus gibt, ist die revolutionäre Strategie im engeren Sinn eine politisch-militärische Strategie für den Umsturz. In der kommunistischen Bewegung haben sich zu unterschiedlichen Zeiten und Orten unterschiedliche revolutionäre Strategien entwickelt und waren dann erfolgreich oder sehr viele eben auch nicht. Hervorzuheben ist natürlich die Aufstandsstrategie der Bolschewiki in Russland und in China der lang andauernde Volkskrieg. Daneben gibt es natürlich noch viele andere, die des aufständischen Generalstreiks, eigentlich eine anarchistische Strategie, der Stadtguerilla als Strategie, der Fokusstrategie und so weiter. Gemeinsam ist all diesen Strategien, dass sie nicht am Reißbrett entworfen wurden, sondern dass sie auf einer historisch-materialistischen Analyse des jeweiligen Landes fußen und dass sie aus den Erfahrungen der jeweils vorangegangenen Klassenkämpfe und Aufstandsversuchen entwickelt wurden. Die Aufstandsstrategie der Bolschewiki hat sich unter anderem aus der Erfahrung der Revolution 1905 entwickelt. Der lang andauernde Volkskrieg wurde ebenfalls aus den speziellen Bedingungen in China entwickelt und war unter anderem eine Antwort auf die gescheiterten Aufstandsversuche, die es in China in den 1920er Jahren gab. Für uns ist wichtig, in den imperialistischen Zentren ist keine dieser Strategien erfolgreich gewesen. Das heißt, um einen Teil der Frage zu beantworten, ja, eine konkrete Strategie muss im Detail erst noch entwickelt werden. Zu den Voraussetzungen, um diese Strategie entwickeln zu können. Die erste Voraussetzung sehen wir darin, dass die Klassenkämpfe eine gewisse Reife haben müssen. Das betrifft den Umfang der Klassenkämpfe, die Intensität, die Radikalität der Kämpfe. Und die andere Voraussetzung ist eine gewisse Reife der revolutionären Organisationen, nämlich um die Erfahrungen aus diesen Klassenkämpfen überhaupt richtig auswerten zu können. Natürlich fangen wir nicht bei Null an, auch das wurde gerade schon gesagt. Es gibt jede Menge historische Erfahrungen und Theorien, die ja aus konkreten Kämpfen abgeleitet wurden, die wir zwar nicht kopieren können, aber auf denen wir aufbauen müssen. Dazu haben wir auch eigene Erfahrungen, die wir zwar nicht überbewerten wollen, aber die wir ebenso ernst nehmen müssen. Bis hierhin gibt es wahrscheinlich nicht besonders viele Widersprüche. Wir glauben, die interessantere Frage ist auch eigentlich eher die, die vielleicht von dem Genossen von Kommaufbau angesprochen wurde, nämlich die Frage der Teilstrategien oder was wir sagen würden, die Strategie für die Phase, in der wir uns aktuell befinden. Die Phase, in der wir uns befinden, würden wir definieren als historische Defensive. Das bedeutet, anders als zum Beispiel 1917 oder 1968, sind wir mit einer Situation der Schwäche der subjektiven Seite konfrontiert. Das bedeutet, es gibt einen relativ niedrigen Stand des Klassenbewusstseins, eine sozialistische Perspektive erscheint bis in weite Teile der Linken hinein als bloße Utopie. Es gibt eine weitgehende ideologische Dominanz des Gegners und natürlich militärische sowieso. Weitere Folgen sind ganz allgemein Niedergang sozialistischer Organisationen, auch eine Krise der Gewerkschaften, mehr Abwehrkämpfe, Hinwendung der Linken zu Teilbereichskämpfen. Unsere Seite im Klassenkampf ist also sehr schlecht aufgestellt, während sich die Krise des Systems immer weiter zuspitzt. Aus dieser Analyse leiten wir auch die strategische Aufgabe für die gegenwärtige Phase ab, nämlich Gegenmacht aufbauen. Damit meinen wir, dass es nicht nur darum gehen kann, die revolutionäre Partei aufzubauen, sondern umfassend die eigene proletarische Seite im Klassenkampf zu entwickeln. Das bedeutet natürlich, Klassenbewusstsein auf allen Ebenen zu fördern. Das heißt konkret für uns auch, Teilbereichs- und Massenorganisationen zu fördern, beispielsweise im Bereich Antifa, Frauenkampf, Umwelt. Das heißt, Einfluss auf die Gewerkschaften zu nehmen, linke Räume aufzubauen, die Förderung linker, antagonistischer Kultur und sehr wichtig, Entwicklung von Sicht und erlebbarer Gegenmacht auf der Straße. Natürlich auch das wurde schon erwähnt, den Kampf gegen die bürgerliche Ideologie auf allen Ebenen zu führen. All das reicht aber noch nicht. Wir müssen auch in der Lage sein, all das gegenüber dem Gegner zu schützen. Wenn uns das gelingt, entsteht revolutionäre Gegenmacht. Und es entsteht eine Organisation, die in verschiedensten Bereichen Erfahrungen sammelt. Und somit entsteht zumindest eine Voraussetzung, um eine konkretere revolutionäre Strategie entwickeln zu können. Gut, dann zuletzt in der Inputrunde jetzt Thanasis von der KU. Ja, also ich denke, ich brauche mich glaube ich nicht zu bedanken für die Einladung, ich bin sowieso hier, genau. Deswegen fange ich direkt an. Also ich denke, wenn wir darüber sprechen, ob man eine neue Strategie braucht in Deutschland, dann macht es natürlich Sinn, erstmal über die Ausgangslage zu reden, in der wir uns befinden, weil sonst stellt sich vielleicht auch nicht die Frage nach etwas Neuem. Bitte? Hört man mich nicht gut? Ja, das Mikrofon geht aber immer so runter. Irgendwie. Kann das irgendjemand festmachen? Sonst ist es ein bisschen mühsam. Okay, dankeschön. Das ging jetzt aber nicht auf meine Redezeit, oder? Ja, also wenn wir über die Ausgangslage reden, dann meinen wir das, was wir meinen, wenn wir über die Krise der kommunistischen Bewegung sprechen. Also das meine ich dann damit. Ne? Und der Kern dieser Krise, von dem auch die anderen Aspekte der Krise im Wesentlichen abhängen, ist eben die Durchsetzung, und auch da haben wir natürlich einen Konsens mit dem, was andere Genossen schon gesagt haben auf diesem Podium, ist die Durchsetzung des Revisionismus in der internationalen kommunistischen Bewegung. Was verstehen wir unter Revisionismus? Wir verstehen darunter nicht nur, wie das vielleicht manche andere meinen, die politische Linie von Chruschtschow auf dem 20. Parteitag der KPdSU oder sowas, auch nicht nur eine reformistische Strategie, wie sie sich als Ausdruck des Revisionismus oftmals durchgesetzt hat, sondern eigentlich verstehen wir darunter was Grundsätzlicheres, nämlich, dass man von der wissenschaftlichen Methodik des Marxismus sich entfernt und dann oft auch als Konsequenz davon von der revolutionären Programmatik, also von dem Ziel des Marxismus sich entfernt. Und letzten Endes bedeutet das natürlich, dass die kommunistische Bewegung etwas in sich aufnimmt, was eigentlich nicht zu ihr gehört, nämlich was Ausdruck der Weltanschauung einer anderen Klasse ist, nämlich der Klasse der Kapitalisten, das heißt das Eindringen der bürgerlichen Ideologie in die kommunistische Bewegung. Warum betonen wir das so? Wir betonen das deshalb so, weil aus unserer Sicht der Revisionismus das zentrale Problem der kommunistischen Weltbewegung ist. Also wir reden auch nicht nur über Deutschland hier, sondern über die Weltbewegung. Und auch diese Bewegung daran hindert, den Kampf gegen den Kapitalismus effektiv zu führen. Und natürlich drückt sich das in verschiedenen Formen aus. Also der Revisionismus in der Organisationsfrage wurde schon genannt. Das stimmt natürlich. Ein anderes Beispiel, was wir als KO natürlich jetzt in der letzten Zeit erlebt haben, ist, dass es eine Uminterpretation des leninschen Imperialismusverständnisses gab. Wenn auf einmal Leute das Zentrale am Imperialismus nicht mehr in den gesellschaftlichen Verhältnissen und im Monopolkapital sehen, sondern darin, ja, welches Land an der Spitze der imperialistischen Rangordnung steht, ja, und dann meinen, man muss jeden unterstützen, der gegen diese Spitze kämpft, von der Taliban bis Putin oder so. Das ist natürlich ein krasser Ausdruck von Revisionismus. Oder, und das sage ich jetzt auch mal, damit es ein bisschen kontroverser wird, auch in der, aus unserer Sicht auch in der Analyse, dass der Sozialismus in der Sowjetunion zum Beispiel als eine Form des Imperialismus oder eine Form des Kapitalismus analysiert wird. Wie es ja, wenn ich das richtig sehe, der kommunistische Aufbau zum Beispiel sieht. Aber das, also können wir zum Beispiel können wir darüber diskutieren. Ich denke halt, das ist keine Frage, die jetzt irgendwie nur aus, also die irgendwie für uns wichtig ist, weil wir irgendwelche Nostalgiker sind oder so, die meinen, früher war alles besser oder so, sondern für uns ist das eine praktisch relevante Frage. Denn wenn wir einen neuen Anlauf zum Sozialismus führen wollen, dann müssen wir uns natürlich der Frage stellen, was bisher schiefgelaufen ist. Und müssen also eine Analyse der Ursachen des Scheiterns oder Scheitern des Sozialismus, vielleicht ein blöder Begriff, also der Konterrevolution, eine Analyse der Ursachen der Konterrevolution vorlegen können und in Diskussionen verteidigen können und auch einen Begriff davon haben, was eigentlich da war in der Sowjetunion. Und das bedeutet einerseits die Fehlentwicklungen und auch den Revisionismus darin zu analysieren, das stimmen wir natürlich überein, auf der anderen Seite aber auch den gesellschaftlichen Charakter dieses Staates richtig zu bestimmen. Deswegen ist das, glaube ich, zum Beispiel eine wichtige Frage, die auch Konsequenzen hat für die Praxis und für die Strategie letzten Endes auch, weil wir natürlich unseren Sozialismusbegriff auch nicht im luftleeren Raum entwickeln, sondern auf der Grundlage der historischen Erfahrungen der Arbeiterbewegung entwickeln. Deshalb reicht es nicht aus, einen allgemeinen Bezug auf den Marxismus-Leninismus zu haben aus unserer Sicht und einfach Leute zu sammeln über Arbeit in verschiedenen Bereichen oder so, die halt Kommunismus erstmal gut finden, auch wenn es natürlich gut ist, das zu machen, aber das reicht, also dadurch kommt man nicht zu einer revolutionären Partei, die wirklich einen Plan hat bis zum Sozialismus, bis zur Revolution, denn die gesamte Praxis ist ja von theoretischen Annahmen bestimmt. Also beispielsweise, wie man der Sozialdemokratie begegnet. Ja? Ob man zum Beispiel die Linkspartei jetzt als einen Feind sieht, ich denke, das sollte man tun, oder ob man sagt, man kann schon taktisch jetzt irgendwie da auch mal einen Wahlaufruf machen oder sowas. Das wäre zum Beispiel, ist natürlich ein großer Unterschied, ne? wie man mit einer relevanten Kraft in der Gesellschaft umgeht wie der Linkspartei. Also ob man ihren Einfluss zurückdrängen muss oder eben nicht zum Beispiel, ob man da Bündnisse für möglich hält oder nicht. Und entscheidend ist letzten Endes, dass man also eine Strategie hat, die eine richtige Anleitung in der Praxis bietet, die in allen Kämpfen und auch in jeder Situation, die aufkommen kann, eine Anleitung bietet. Das ist eine Strategie, die wir auch noch genau ausformulieren müssen, also wo wir jetzt nicht sagen, dass wir die schon haben. Aber was wir schon sagen können, ist, was sind sozusagen die Eckpunkte? Dazu haben wir auch schon direkt bei unserer Gründung was gesagt, in unseren programmatischen Thesen. Und ich würde jetzt mal zwei Punkte sagen, dann bin ich auch am Schluss. Einmal der Punkt, da sind wir tatsächlich einer Meinung, auch mit dem kommunistischen Aufbau zum Beispiel, wahrscheinlich auch mit den anderen, dass wir sagen, der Sozialismus steht unmittelbar auf der Tagesordnung. Was nicht heißt, dass wir morgen loslaufen und die Revolution machen können, ne, das ist auch klar. Nein, was das heißt, ist, dass wir in allen Kämpfen mit dieser Orientierung auf den Sozialismus, dass wir in diese Kämpfe mit dieser Orientierung reingehen. Das heißt, es gibt keine Zwischenetappen, ne, aber gut, das hat auch schon der Genosse vom KA schon gesagt. Und deshalb würde ich auch sagen, kein Minimalprogramm, ne, das ist eigentlich die logische Folge davon. Der zweite Punkt ist, auch da gibt es wahrscheinlich relativ großen Konsens, dass natürlich die Arbeiterklasse die Kraft in der Gesellschaft ist, die als einzige letzten Endes den Kapitalismus überwinden kann. Wobei als einzige jetzt nicht heißt alleine. Ja? Also sie ist die einzige, die aufgrund ihrer Position in der gesellschaftlichen Struktur dazu bestimmt ist, diese Aufgabe zu erfüllen. Aber das heißt nicht, dass sie nicht Bündnispartner außerhalb ihrer selbst gewinnen kann. Wir verstehen aber Bündnisse eben nicht als Bündnisse zwischen allen möglichen linken Organisationen. Also das ist unserer Ansicht nach nicht, wie man zur Revolution kommt, dass alle im weitesten Sinne Linken oder auch im engeren Sinne Sozialisten oder sowas sich zusammensetzen, sondern worum es eigentlich geht, ist, dass die Arbeiterklasse es schafft, ein Bündnis zu schließen mit anderen Teilen der Gesellschaft. Und das ist auch, also mit anderen Teilen der Gesellschaft, die vom Kapital unterdrückt sind, natürlich nicht mit der Bourgeoisie, natürlich. Das ist, letzter Satz, okay, das ist auch, würden wir sagen, etwas, was allgemeingültig ist eigentlich, also nicht nur in Deutschland, sondern auch anderswo, okay. Okay, du hast ein kleines bisschen überzogen. Das heißt, ich gebe den anderen jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Chance zu reagieren. Ich will aber direkt mit einer Nachfrage starten, weil ich das Gefühl habe, es könnte die Diskussion gleich nochmal beleben, weil der Genosse vom KA hat es ja direkt als Alleinstellungsmerkmal aufgemacht, das Thema der Frauenrevolution. Vielleicht kannst du dazu nochmal 2, 3 Sätze sagen. Was genau bedeutet Frauenrevolution im Verhältnis zu unserem Revolutionsverständnis generell, dass die Revolution am Ende die Machtergreifung der Arbeiterklasse bedeuten muss? Also wir würden eben sagen, oder vielleicht setze ich ein bisschen allgemeiner an, wir denken eben eine zentrale Lehre aus dem Sieg des Revisionismus, zum Beispiel in der Sowjetunion, ist eben, dass es nicht reicht, einfach Sozialismus zu machen und dann läuft der Laden schon irgendwie von alleine, sondern da gehört noch ein ganzes bisschen mehr dazu. Und die Machteroberung durch die Arbeiterklasse, das ist eben nur ein zwischenzeitlicher Höhepunkt im revolutionären Kampf. Und um zum Kommunismus zu kommen, denken wir, braucht es eben mehr. Es braucht auch eben revolutionäre Bewegungen, revolutionären Kampf, eine dauerhafte Politisierung im Sozialismus. Es braucht Klassenkampf im Sozialismus, um zum Kommunismus zu kommen. Und davon ist eben für uns ein Teil die Frauenrevolution, als eine gesellschaftliche Revolution, die von den proletarischen Frauen geführt wird und das Patriarchat beseitigt. Genau, wir würden sie deshalb als einen Teil der sozialistischen Revolution begreifen, so wie wir zum Beispiel auch in unserem Programm auch eine Kulturrevolution, jetzt nicht im maoistischen Sinn als so eine Kampagne oder so, sondern eher als etwas Dauerhaftes, als Teil der sozialistischen Revolution begreifen. Genau. Ihr meldet euch einfach, wenn es Diskussionsbedarf dazu gibt, wenn ihr dazu Nachfragen habt, nachhaken wollt oder ähnliches. Einfach drauf los, ne? Also ihr seid hier die Diskutanten sozusagen. Ich stelle nur kritische Nachfragen. Ja, vielleicht mache ich dann weiter direkt nochmal zur Frage des Revisionismus und des Kampfes gegen den Revisionismus. Ihr habt mindestens 3 von euch haben sich darauf bezogen. Tom, du hast dich jetzt nicht explizit nochmal darauf bezogen. Du hast vom Kampf gegen die bürgerliche Ideologie gesprochen. Aber mich würde nochmal interessieren, jetzt sitzen wir hier auf dem Podium und diskutieren. Und inwiefern bedeutet also oder welche Rolle spielt die Kritik von Organisationen gegenseitig im Kampf gegen den Revisionismus, im Kampf gegen bürgerliche Einflüsse in die marxistisch-leninistische Weltanschauung. Welche Rolle messt ihr dem zu und seid ihr sozusagen in dem Sinne auch bereit, hier euch richtig sozusagen an den Kragen zu gehen? In der Diskussion, ja, das ist die Frage. Also darum geht es ja. Ich glaube, das ist das, was wir hier wollen. Wir wollen sehen, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind wirklich die Unterschiede. Vielleicht könnt ihr dazu noch mal was sagen. Vielleicht erstmal noch mal Genosse Hauke von der KJ. Also ich denke, ich habe das durch den Redebeitrag klar gemacht. Ja? Also wir sprechen in der Frage vom Revisionismus und in der Frage der theoretischen Arbeit sprechen wir in erster Linie von Kampf. Und das meinen wir auch schon ernst. Ne? Also natürlich immer solidarisch in der Form und unversöhnlich im Inhalt, aber das schon auf jeden Fall. Ja? Uns, also mir hat das immer manchmal so ein bisschen den Drall, wenn man halt ganz viel den Fokus auf das Wort Klärung und Klärungsprozess legt, dass da halt so ein bisschen der antagonistische Gegensatz zum Revisionismus ein bisschen halt verwischt wird. Und deswegen habe ich das hier nochmal ganz, ganz klargestellt. Und wir sind bereit, darüber also wirklich intensiv zu streiten. Und ich denke, ich habe das durch den Redebeitrag dargelegt. Tom, wie ist das bei euch? Ich tue mich da ein bisschen schwer mit der Frage. Das ist tatsächlich nicht keiner unserer Schwerpunkte, dass wir andere Organisationen Revisionismus vorwerfen und uns daran abarbeiten würden. Genau, also natürlich haben wir auch eine Revisionismuskritik, logischerweise. Aber wir hätten dazu eine grundsätzlich andere Haltung. Wir suchen tatsächlich eher die Gemeinsamkeiten. Wir sehen die Linke als Ganze relativ marginalisiert. Und ja, wir sehen tatsächlich auch, dass die auch Teile der reformistischen Linken eine Rolle im revolutionären Prozess spielen können. Ganz konkret, das gab es in der Geschichte schon relativ häufig, auch die KPD hat ihre Massenbasis aus der USPD gewonnen. Und natürlich hat dann eine Kritik an der USPD eine Rolle gespielt. Ja. Aber in erster Linie wurden dort, glaube ich, auch damals die Gemeinsamkeiten betont und das würden auch wir tun. Wir denken auch nicht, dass es wesentlich ist in der jetzigen Phase, in der wir uns befinden. Das heißt nicht, dass es in anderen Phasen anders sein kann, aber in der jetzigen Phase, dass ein Kampf gegen die Linkspartei wirklich wesentlich ist. Die Linkspartei zerlegt sich selber. Die braucht nicht uns dazu. Das sehen wir jeden Tag in den Nachrichten. Das ist ein fortschreitender Prozess und das liegt ganz einfach daran, dass der Reformismus in der Krise keine Perspektive bietet. Und das zeigt sich. So, das müssen wir nicht noch aufzeigen. Das ist offensichtlich. Und deswegen für uns ist also viel wesentlicher, dass wir in der Praxis, auf der Straße, in den Kämpfen, die wir führen, zu allen Genossinnen und Genossen, die mit uns kämpfen, eine solidarische Haltung einnehmen. Dass wir, das betrifft natürlich auch die Genossinnen der Linkspartei und praktisch zeigen, dass wir für was anderes stehen. So, dass wir einen anderen Ansatz haben, dass wir eine militante Haltung haben, dass wir einen Antagonismus gegenüber dem Staat haben, dass wir kein Vertrauen in den Staat haben, dass wir ihn bekämpfen mit allem, was nötig ist. Genau, das wollen wir positiv zeigen, was da möglich ist. Und ja, wir glauben, es führt zu wenig uns eher eine, nicht persönlich nehmen, aber eher eine der schlechteren Traditionen der Linken, dass man sich gegenseitig abarbeitet, einzelne Zitate vorhält und dann den jeweiligen Revisionismus oder andere Abweichungen vorwirft. Ja. Ja, ja, ihr müsst euch melden, also, ihr müsst euch richtig sichtbar melden. Ja, okay, alles klar. Ihr müsst doch gucken. Wir machen auch mal jetzt hier einmal durch. Nee, ihr macht, ihr meldet euch richtig, wenn ihr darauf reagieren wollt. Wir wollen es schon versuchen, ein bisschen lebendig hinzukriegen. Und sonst ist es, weil sonst ist es immer in der Reihe, das wäre irgendwie nicht richtig. Okay, dann Thanasis einmal. Ja, also ich möchte Tom auf jeden Fall da widersprechen. Das ist natürlich, also ist ja auch bekannt, dass wir da einen anderen Ansatz haben. Also ich finde, das Argument zu sagen, die Linke ist marginalisiert und deshalb soll man sich mit der Kritik zurückhalten, finde ich nicht richtig, weil man muss sich ja fragen, warum ist denn das, was du als Linke bezeichnest, ich würde sagen, das ist überhaupt nicht unser Bezugspunkt eigentlich, sondern unser Bezugspunkt ist die kommunistische Bewegung. Aber auch die kommunistische Bewegung, da muss man sich doch fragen, warum ist sie in dem Zustand, in dem sie ist? Und genau deshalb muss man doch, also gerade weil sie in der Krise ist, muss man versuchen, diese Krise aufzuarbeiten und zu verstehen, was die Gründe sind. Und das heißt nicht, also du hast es so ein bisschen lächerlich gemacht, fand ich jetzt zu sagen, also man hält sich jetzt die Zitate gegenseitig vor, darum geht es natürlich nicht jetzt irgendwie, also sowas gab es sicherlich auch in den K-Gruppen oder so, dass dann Leute gesagt haben, hier, aber Mao hat das und das geschrieben und das habt ihr falsch zitiert oder so. Das ist doch nicht das, was wir unter Erklärungsprozess verstehen. Und natürlich ist der Erklärungsprozess, hat einen antagonistischen Charakter. Also das ist natürlich völlig richtig, was Hauke gesagt hat. Also wir verstehen das so, wenn wir Klärung sagen, meinen wir natürlich auch Kampf damit. Genau, vielleicht noch zur Linkspartei. Also die Partei, die Linke, meinst du, zerlegt sich selber und deshalb muss man sie nicht, also deswegen müssen wir sie nicht noch zerstören oder anschubsen in den Abgrund. Ich glaube, dass, also da windest du dich ein bisschen um das eigentliche Problem, weil das eigentliche Problem ist ja die Rolle der Sozialdemokratie. Und ja, dass die Linkspartei sich gerade zerlegt, das stimmt, bin ich jetzt auch nicht besonders traurig drum, dass das passiert. Aber es geht ja darum, dass das System sowas wie die Linkspartei oder wie die Sozialdemokratie immer wieder braucht. Und es gibt ja jetzt schon auch die Diskussion um eine neue Wagenknecht-Partei oder sowas, da wird sich die Frage ja genauso wieder stellen. Vielleicht noch gefährlicher, weil die Wagenknecht-Partei dann sich tatsächlich wieder mit sozialen Themen beschäftigt und nicht nur mit irgendwie liberalen Fragen der Identität oder sowas, wo die Linkspartei ja immer mehr hin tendiert. Ich glaube, das macht sie noch gefährlicher, weil sie damit noch effektiver in der Lage sein wird als die bisherige Linkspartei, die Massen irre zu führen. Und nicht nur die Massen, sondern auch die Kommunisten tatsächlich. Also auch eine Quelle falscher Vorstellungen in der kommunistischen Bewegung zu sein. Und ich glaube, man kommt nicht daran vorbei. Also man muss den Opportunismus bekämpfen, sonst kann man überhaupt keine revolutionäre Bewegung aufbauen, weil sonst wird diese Bewegung immer wieder in dieselben Sackgassen rennen. Und Und eine dieser Sackgassen ist eben das, die Zusammenarbeit und Orientierung auf das Bündnis mit der Sozialdemokratie. Hauke. Also wir machen sowas auch, ja, dass wir halt irgendwie zum Beispiel mit Kräften der linken Szene zusammenarbeiten und da auch in bestimmten Momenten des Klassenkampfs den Fokus auf Gemeinsamkeiten legen, oder? Und uns halt irgendwie für bestimmte Anlässe zum Beispiel mit antifaschistischen Kräften auch vereinigen. Aber ich glaube, der Punkt ist halt so ein bisschen, macht man das halt auf Basis von Prinzipien und hat man auch die Gegensätze klar und hält halt nicht mit den Gegensätzen hinterm Berg oder versucht man halt diese Gegensätze zu verschleiern und zurückzunehmen. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Wesentliche. Ja, das ist halt, und wir sprechen ja hier in der Frage von Theorie und Parteiaufbau, und da ist es ja schon völlig klar, dass wir halt eben da eine ganz krasse Klarheit in Bezug auf den Revisionismus haben müssen. Ja, genau. Felix. Oh, alles klar. Genau. Das würden wir vielleicht ähnlich sehen mit der Linkspartei. Ich würde aber vielleicht nochmal von dieser Ebene, von dieser taktischen Frage, wann arbeitet man mal wie bei einer Demo mit irgendwem von der Linkspartei zusammen, zurückgehen auf das Allgemeine. Und da denken wir halt auch, naja, die Linkspartei wird auch aus unserer Sicht keine Rolle im revolutionären Prozess spielen. Und wir denken auch, dass es etwas anderes ist, zum Beispiel als KPD und USPD, weil die USPD hat sich ja der KPD angeschlossen. Das wird die Linkspartei sicherlich bei keiner der Organisationen hier machen, denke ich mal. Genau, gleichzeitig denken wir aber zurück zur Ausgangsfrage vielleicht einmal und zur Ebene der Strategie. Naja, für uns hat es auf jeden Fall einen Wert, auch im Kampf gegen den Revisionismus oder allgemein im ideologischen Kampf, sich auszutauschen, in die Diskussion zu gehen mit anderen Organisationen der revolutionären Bewegung. Wir würden uns aber jetzt auch nicht als eine einheitliche linke Bewegung bis zum rechten Flügel der Linkspartei oder so etwas verstehen, weil wir so, denke ich, nicht weiterkommen. Aber im Interesse dieses Austauschs würde ich vielleicht nochmal eine Nachfrage stellen, wenn das okay ist, an Thanassis. Weil du hast ja auch betont, die Bedeutung des Revisionismus, der Aufarbeitung des Revisionismus bei den Anläufen zum Sozialismus für eine heutige Strategie in Deutschland. Genau, da würde ich vielleicht auch noch einmal, also ich hatte ja ein bisschen was schon gesagt, aber ich würde vielleicht auch nochmal bei dir nachfragen, was ihr sozusagen vielleicht schon für Eckpunkte oder so dort rausgearbeitet habt, was man vielleicht beim nächsten Mal beachten muss oder was man vielleicht vermeiden sollte. Genau. Tom, willst du erstmal nochmal reagieren und dann würde ich dann hast du nochmal das Wort geben oder soll ich ihm erst? Ja, ganz kurz. Also natürlich geht es nicht darum, Gegensätze zu verschleiern. Es ist tatsächlich auch vielleicht eher eine taktische Frage, aber ich glaube, es ist falsch, den Kampf gegen Organisationen wie die Linkspartei, gegen die DKP, die wurde ja auch genannt, so derartig in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube, es ist nicht das, was uns die Klärung schafft, wie wir zu einer revolutionären Strategie kommen, wie wir unsere eigenen Strukturen aufbauen, wie wir Gegenmacht entwickeln. Das ist nicht der Punkt. So, das natürlich gehört es dazu, ja, das ist ganz klar. Und ein Riesenfehler wäre, alles in einer wohlfühllinken Einheit untergehen zu lassen, ja. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um Schwerpunktsetzung in der eigenen Arbeit. Und dazu zwei Stichpunkte, die vielleicht auch ein bisschen so die Unterschiedlichkeit tatsächlich klar machen. Das erste ist, du hast gemeint, unser Bezugspunkt ist die kommunistische Bewegung. Ja, unser historischer Bezugspunkt ist die kommunistische Bewegung und international auch ein Stück weit. Aber real ist in Deutschland doch keine relevante kommunistische Bewegung da. Ja, das ist doch relativ klein. Wir sind doch nicht Tausende hier, sondern, weiß nicht, 100 vielleicht. Ja. Und es gibt aber einen praktischen Bezugspunkt für uns in all den Kämpfen, die wir jeden Tag führen. Und das ist leider, habe ich mir nicht so ausgesucht, finde ich auch nicht gut, ist aber so, das ist eben teils auch eine reformistische Linke, mit der wir auf der Straße stehen, mit der wir die Kämpfe führen. Die Genossen in den Gewerkschaften, die Genossinnen dort, die sind keine Revolutionären, fast niemand. Ja? auch keine Marxistinnen-Leninisten. Das sind sie nicht. Sie sind, haben reformistische Illusionen. Und die Frage ist, ob in einer Phase wie jetzt, in der es keine revolutionäre Alternative gibt, ja, das ist der Unterschied zu den 20er Jahren, wo es natürlich die KPD gab, die im Feuer der Revolution entstanden ist, ja, die Ausstrahlungskraft hatte. Ob wir in dieser Phase, wo es diese Partei nicht gibt, wo es sie vor allem für die Klasse nicht gibt, ja, für die Menschen, die wir erreichen wollen, ob wir da ihre Illusionen zerstören wollen, indem wir sie als Revisionisten bezeichnen, indem wir uns daran abarbeiten, an den Organisationen, in denen sie fälschlicherweise Hoffnungen haben, oder ob wir einfach versuchen, einen positiven anderen Weg aufzuzeigen. So, wir glauben, das können wir tun, das können wir überzeugend tun, wir können dabei durchaus klar sein, wir verschleiern da überhaupt nichts. Die Abgrenzung wird deutlich, indem wir einfach eine andere Praxis haben, nicht indem wir andere, also natürlich auch indem wir andere Sachen schreiben, aber nicht indem wir uns an diesen Organisationen abarbeiten, sondern indem wir entschieden den Klassenkampf führen, entschieden in dem politischen Widerstand in den Kämpfen aktiv sind. Ja, da wird eine praktische Kritik am Revisionismus und am Reformismus überdeutlich. Genau. Und nochmal, natürlich in der aktuellen Phase glauben wir nicht, dass die Linkspartei sich uns anschließt. Ja? Davon gehen wir auch nicht aus. Gut, dann noch einmal Thanasis und einmal noch Hauke. Und dann würde ich für die Runde, glaube ich, einen Schluss machen. Oder hast du dich auch nochmal gemeldet? Willst du nochmal was sagen? Sonst machen wir jetzt erstmal genau die beiden Beiträge noch und dann gehen wir in den nächsten Fragenblock, weil die Zeit geht natürlich auch voran. Ja, vielleicht einmal zu der einen Frage, was wir für Eckpunkte des Revisionismus herausgearbeitet haben, das mache ich jetzt kurz. Also du beziehst das auf den Revisionismus in der Sowjetunion, oder? Ja. Ja, also ich meine, das würde dich wahrscheinlich nicht überraschen, ne? Aber natürlich gab es auf dem 20. Parteitag solche Vorstellungen wie friedlicher Übergang zum Sozialismus, Friedensfähigkeit des Imperialismus, auch dann in den Jahren danach, vor allem mit den Kosygin-Reformen und so weiter, die Einführung von Marktelementen in die Planwirtschaft, was wir eben ablehnen. Also das meinen wir damit, da haben wir wahrscheinlich keinen so großen Dissens auch. Ne? Ich glaube, der Dissens ist eher, bezieht sich eher darauf, was für einen Charakter die Gesellschaft hatte, die unter dieser eben ja, in großen Teilen revisionistischen Führung sich entwickelt hat. Nochmal zu Tom, also du hast gesagt, also es geht nicht darum, die DKP oder die Linkspartei zu bekämpfen. Also ich würde auch sagen, es geht nicht darum, dass wir uns an der DKP abarbeiten. Dazu ist sie auch, muss man auch sagen, nicht unbedingt relevant genug. Aber ich glaube, worum es schon geht, ist die Positionen, die zum Beispiel die DKP vertritt. Beispielsweise jetzt in Bezug auf China, was sie für ein sozialistisches Land halten, oder in Bezug auf Russland, wo sie sagen, das ist ein antiimperialistischer Befreiungskrieg, also das sagen sie nicht ganz so explizit, aber das ist schon, also wenn man sich das Verhalten auf internationalen Treffen anguckt, im Wesentlichen schon implizit die Position, dann glaube ich, diese Positionen muss man auf jeden Fall bekämpfen, weil diese Positionen sind eine massive und sehr gefährliche Irreführung der Arbeiterklasse und der Kommunisten. Und natürlich kann das auch heißen, dass man sich mit der Organisation mal die Köpfe einschlägt, auch wenn wir jetzt nicht uns, also wir sind keine, wir definieren uns nicht darüber, eine Anti-DKP-Organisation zu sein oder sowas. Der andere Punkt, du meintest, also die Linke ist ein praktischer Bezugspunkt auf der Straße. Naja, also uns geht es ja auch nicht darum, die Leute, die auf der Straße sind und da kämpfen, die sind ja natürlich nicht unser Feind, ne? Das will ich auch nochmal ganz klar sagen. Also es geht nicht darum, jemand, der jetzt Mitglied in der Linkspartei oder auch in der SPD, von mir aus sogar in der CDU ist, ist mir eigentlich egal, dass man diese Leute als den Feind betrachtet, das ist natürlich überhaupt nicht das, was ich meine, sondern aber die Organisationen sind natürlich Apparate, die eine bestimmte Rolle spielen im bürgerlichen Staat und für den bürgerlichen Staat. Und tatsächlich tut das die Linkspartei nicht genauso, also in anderer Form, aber letzten Endes im Wesentlichen genauso wie die anderen bürgerlichen Parteien auch. Und diese Organisation und die Rolle, die sie spielen, muss man eben schon bekämpfen. Und naja, in einer anderen Weise meine ich, also das meine ich jetzt nicht in derselben Weise, dass wir jetzt auch euch bekämpfen oder sowas, ne, in der anderen Weise, aber trotzdem geht es auch im Verhältnis zu euch um eine, also jetzt nicht nur PK, sondern auch KA beispielsweise, um eine inhaltliche Klärung, also dass wir sagen, die Punkte in eurer Strategie beispielsweise, die wir für falsch halten, die Das wollen wir schon auch offen sagen und auch, aber auch diskutieren mit euch natürlich. Das ist dann wieder der Unterschied, also mit der Linkspartei, wenn wir uns jetzt nicht hinsetzen, das diskutieren, also auf Podium oder sowas, mit einzelnen Leuten vielleicht schon. Genau, aber also wir sind nicht einfach ein roter Splitter in einer bunten Bewegung oder sowas, sondern wir haben schon den Anspruch, die Kraft aufzubauen, die das Interesse der Arbeiterklasse voranbringt und verteidigt. Und nicht irgendwie neben der Linkspartei oder neben irgendwelchen anderen Kräften oder sowas, nein, sondern auch gegen die. Ich hätte natürlich eigentlich noch Fragen in der Strategiefrage zum Beispiel an den KA-Genossen, aber das geht jetzt wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das machen wir jetzt nicht, leider. Okay. Hauke, letzter Beitrag in diesem Block und dann gehen wir zum nächsten Block. Ja, also im Prinzip hat der Genosse Thanasis das schon eingeholt mit seinem Redebeitrag. Ich wollte auch nur noch mal klarstellen, dass es eben nicht darum gehen kann, Leute, die sich irgendwie unter revisionistischer oder reformistischer Führung vielleicht auch für ein gerechtfertigtes Anliegen irgendwie organisieren, diese Leute eben als Revisionisten irgendwie zu beleidigen und denen irgendwie vor den Kopf zu stoßen. Aber es geht eben schon auch darum, eben diese Führung in Frage zu stellen. Und das heißt eben auch, die Illusionen, die da vorhanden sind, vielleicht bei den Menschen, die sich halt unter deren Führung halt versammeln, die halt eben zu zerschlagen und aufzuzeigen, dass sie sich halt unter der Führung eben auf dem falschen Weg für ihr Anliegen bewegen. Okay, wir kommen zum Block 2 jetzt und ich stelle es nochmal vor, ihr sitzt da auch nochmal in schlechter Schrift an der Flipchart. Das Verhältnis von Parteiaufbau und spontaner Bewegung. Welches Verhältnis müssen die Kommunisten während des Parteiaufbaus zu spontanen Bewegungen einnehmen? In welchem Verhältnis steht der geplante Parteiaufbau zum Eingreifen in die Massenbewegung und zu kontinuierlicher Massenarbeit? Ich würde jetzt mal mit Hauke von der KJ beginnen. Alles klar. Gut, also wir gehen davon aus, dass es zwei Phasen des Parteiaufbaus gibt. Kernpunkt von dieser Überlegung ist, dass der systematische Parteiaufbau eine selbstständige und nicht überspringbare Aufgabe ist. Die erste Phase beinhaltet nämlich zunächst die Schaffung und Gewinnung der Avantgarde, der Vorhut. Diese Phase ist die absolute Grundvoraussetzung für die zweite Phase, nämlich dafür, dass man zu einem wirklichen Faktor im Klassenkampf werden kann, dass man breitere Teile der Massen an die revolutionäre Position der Vorhut heranführen kann und auch, dass man erfolgreich in größere spontane Bewegungen eingreifen kann. Auch in Zeiten des stürmischen Klassenkampfs, wo größere Teile der Massen gerade gegen die Verhältnisse rebellieren, fällt die Partei nicht als Neben- oder gar Abfallprodukt der spontanen Bewegung vom Himmel, sondern muss systematisch nach einem Plan aufgebaut werden. In dieser Hinsicht wollen wir uns von einem spontaneistischen Parteiaufbauverständnis abgrenzen. Wir befinden uns heute in der ersten Phase, in der Phase der Gewinnung und Schaffung der Vorhut. Die Aufgabe heute, die Schaffung einer festen Organisation, hat für uns mehrere Seiten. Zum einen hat es die Seite der Überwindung des Zirkelwesens. Wir müssen einen Kampf gegen die Zersplitterung in der kommunistischen Bewegung führen. Schaffung von Einheit in scharfem Kampf und in scharfer Abgrenzung von Revisionismus und Opportunismus. In der Konsequenz bedeutet das einen besonderen Fokus auf Propaganda, nicht auf Agitation. Schwerpunktmäßig Publikationen mit vielen Gedanken für wenige und nicht umgekehrt. Auf der anderen Seite bedeutet es vor allem auch die Schaffung der personellen Grundlagen einer solchen festen Organisation, die Schaffung von Kaderinnen. Es bedeutet die Schmiedung und Ausbildung von Nachwuchskommunistinnen, die mit einem hohen Grad der Bewusstheit, Fähigkeiten, Initiative und Selbstständigkeit in der Lage sind, viel Verantwortung in der revolutionären Bewegung zu übernehmen und den Kaderstamm der Partei von morgen zu stellen. Diese Haltung bestimmt dann auch unsere Haltung gegenüber der spontanen Bewegung und der kontinuierlichen breiten Massenarbeit. Der Wiederaufbau einer revolutionären und antirevisionistischen Partei in diesem Land ist für uns in der jetzigen Phase die Hauptsache, das Hauptkettenglied. Massenarbeit und Teilnahme an der spontanen Bewegung müssen in dieser Hinsicht dem Parteiaufbau dienen. Es ist nämlich auch ein falsches Verständnis der zwei Phasen des Parteiaufbaus, dass in der jetzigen Phase etwas derartiges so gar nicht anstehen würde. Dagegen sagen wir ganz klar, die Schmiedung von Kaderinnen, aber auch die Erarbeitung einer revolutionären Linie passiert nicht abgekapselt und isoliert im stillen Kämmerlein oder Studierzimmer, sondern im Feuer des Klassenkampfs. Wir nehmen heute unter anderem an spontanen Bewegungen für die Schmiedung unserer Genossinnen teil, nicht mit der Illusion, dass wir diese Bewegungen auch heute schon systematisch in eine bestimmte Richtung lenken könnten. Wir können dort Kampferfahrung sammeln und wir können und müssen dort lernen, was es heißt, Vorhut zu sein. Unser Anspruch muss sein, dass Worte und Taten nicht auseinanderklaffen. Kommunistinnen sind Menschen der Tat und keine Maulhelden. Wer ist tatsächlich in der Praxis bereit, einen Preis zu zahlen und an vorderster Front zu stehen? Auch schon durch die heutige Praxis wird sich die Spreu vom Weizen trennen und sich herausstellen, wer tatsächlich gewillt ist, Teil der Vorhut von morgen zu sein. Das ist unser Anspruch, an dem wir auch gemessen werden wollen. Wenn wir etwas zu den reaktionären neuen Polizei- und Versammlungsgesetzen schreiben, dann wollen wir bei den Protesten dagegen auch in der ersten Reihe stehen. Und wenn wir dafür durch die gesamte Bundesrepublik Deutschland fahren müssen. Wenn wir was zu revolutionärem Antifaschismus schreiben, dann wollen wir auch in der Frage an vorderster Front stehen. Wenn wir uns solidarisch mit einem Streik erklären, dann wollen wir auch dort sein und die Kollegen nach unseren Möglichkeiten unterstützen. Das sind ein paar Beispiele und wir haben da sicherlich noch große Fehler und Begrenzungen, weil wir das nicht immer hinkriegen. Aber wie gesagt, das ist unser Anspruch und daran soll man uns messen. In Fragen der systematischen Massenarbeit orientieren wir nicht breit, sondern auf einen sehr engen Kreis, auf den fortschrittlichsten Teil der Gesellschaft, wo wir der Meinung sind, dass sie dem wissenschaftlichen Kommunismus und dem Ziel des Parteiaufbaus am nächsten sind. Das ist kein Geheimnis. Das ist für uns heute in der Hauptsache die rote Jugendbewegung. Wenn die Kommunistinnen heute nicht in der Lage sind, dieses enorme Potenzial auszuschöpfen, werden sie sich am Rest der Gesellschaft die Zähne ausbeißen. Man kann sich sicherlich darüber streiten, ob der Massenbegriff dort richtig ist. Das ist aber im Endeffekt auch egal. Das Wesentliche ist, das sind unserer Meinung nach die fortschrittlichsten Teile der Gesellschaft. Dort sind die kommunistischen Kaderinnen von morgen. Das ist die Herleitung für unsere politische Orientierung. Das ist die Begründung von dem, was wir die letzten 3 Jahre politisch gemacht haben. Wir dürfen jedoch auch in keiner Phase des Klassenkampfs den Kontakt zu den breiten Massen verlieren, müssen immer mit ihnen auf Tuchfühlung bleiben und ein Verständnis von ihren Sorgen, Nöten, Ängsten und ihrem Bewusstseinsstand haben. Das ist wichtig zu betonen in einem Zustand der radikalen Linken in Deutschland, die sich in großen Teilen vor den Massen isoliert. Die leitende Parole sollte sein, mit den Massen arbeiten, leben, kämpfen. Dasselbe gilt auch für spontane Massenbewegungen. Wer nicht an ihnen teilnimmt, wird kein ausreichendes Verständnis für ihre inneren Gesetzmäßigkeiten, Dynamiken und Kräfteverhältnisse entwickeln können. Dann Thanasis als nächstes. Ja, vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Distanz zumindest. Also es gab bei uns eine Zeit lang die Vorstellung, dass die Massenarbeit so eine Art Hebel ist, um die KP zu schaffen. Also ungefähr gab es so diese Vorstellung, dass man halt klein anfängt, dann wird der Einfluss immer größer und dadurch sammelt man dann auch eine kritische Masse irgendwie von in der Arbeiterklasse verankerten Kadern, die dann die Partei gründen irgendwann. Wir sehen das mittlerweile eigentlich nicht mehr so und ich denke auch, dass das eine Vorstellung ist, die schon so ein gewisses Element von Spontanismus hat, also weil man die Grundannahme eigentlich hat dabei, dass die Schwäche der kommunistischen Bewegung vor allem daran liegt, dass die Kommunisten eine zu geringe Verbindung mit den Massen haben. Und also denke ich, dass es wahrscheinlich viele so sehen und ich glaube aber, dass das falsch ist, wenn man das als Ursache, also das ist vielleicht ein Faktor dabei, aber das ist glaube ich nicht die zentrale Ursache. Denn die mangelnde Verbindung der Kommunisten mit den Massen hat ja selbst eine Ursache und das ist das Fehlen einer revolutionären Kaderpartei. Also ich glaube, man muss es so rumsehen. Und diese Kaderpartei, diese revolutionäre Partei entsteht nicht einfach dadurch, dass man überall Massenarbeit macht. Das ist eine ganz bestimmte Art von Organisation, die man dafür aufbauen muss. Und was man dafür auch eben braucht, ganz essentiell, ist ein Programm dieser Partei, also ein revolutionäres Programm. Und dieses Programm entsteht auch nicht dadurch, dass man einfach macht oder dass man einfach irgendwie Erfahrungen sammelt und die verallgemeinert oder sowas, sondern das muss man sehr gezielt angehen. Aus unserer Sicht ist eigentlich das Programm letzten Endes das Ergebnis der Anwendung des Marxismus-Leninismus auf die heutige Situation und das unter Berücksichtigung der historischen Erfahrungen der Arbeiterbewegung, so kann man das vielleicht sagen. Und das heißt natürlich, dass man alle 3 Elemente von dem, was ich gerade gesagt habe, sehr gut durchdrungen haben muss, also sowohl den Marxismus-Leninismus, also die theoretischen Grundlagen, als auch die heutige Lage oder Weltlage, als auch natürlich die historischen Erfahrungen der Arbeiterbewegung und kommunistischen Bewegung. Ein wirklich wissenschaftlich fundiertes und der Situation angemessenes revolutionäres Programm, was auch den Kämpfen der Klasse Orientierung gibt, genauso wie die Kader, die man dafür braucht, ne? Also die auf dieser Grundlage dann arbeiten, auf der Grundlage dieses Programms. Sind die Voraussetzungen für eine wirklich zielführende Massenarbeit, die keine lokal beschränkte Handwerkelei ist. Und das meine ich jetzt nicht abwertend oder so, ne? Aber bitte nicht falsch verstehen, dass ich damit irgendwas Schlechtes sagen will über eure Arbeit oder über auch unsere Arbeit unbedingt, weil wir haben auch keine Partei und haben natürlich trotzdem Ansätze von Massenarbeit. Es geht mir eher darum zu sagen, dass diese Art von Massenarbeit unvollständig ist sozusagen. Also es fehlt etwas sehr Wesentliches. Und vielleicht auch, um Missverständnis zu vermeiden, also das heißt, wie gesagt, das heißt nicht, dass man jetzt nur noch Texte schreiben soll und keine Praxis mehr machen soll. Ich glaube, wer uns wirklich kennt, weiß, dass das bei uns auch nicht so ist. Also, dass wir eine auf den Klassenkampf orientierte Organisation sind, auf die Praxis orientiert. Kein Lesezirkel oder sowas. Das heißt aber, dass die Praxis sehr gezielt auf die Entwicklung der Organisation, quantitativ und qualitativ, hin in die Richtung einer kommunistischen Partei auszurichten ist. Und dass man sich in dieser Phase des Parteiaufbaus nicht in ambitionierten Massenarbeitsprojekten verlieren sollte. Also man kann Massenarbeit, man sollte auch Massenarbeit machen, aber man soll sich nicht darin verlieren. Das heißt, man sollte nicht den Großteil seiner Energie zum Beispiel in den Aufbau von Massenorganisationen stecken gerade, das würde ich sagen. Denn erst die Partei mit ihrer Programmatik, ihrer Kollektivität, mit der Fähigkeit, zentral Erfahrungen auszuwerten, zielgerichtet Kader zu entwickeln, einen organisierten Apparat für Agitation und Propaganda aufzubauen, ja, also mit all diesen Elementen, die Elemente einer Partei sind, kann wirklich eine Verankerung in den Massen aufgebaut werden. Und deshalb ist die Schaffung dieser Partei in der kürzestmöglichen Zeitspanne auch unsere höchste Priorität. Und dabei ist natürlich die Klarheit, inhaltliche Klarheit, eine unbedingte Voraussetzung der Einheit. Also uns geht es nicht darum, dass man einen künstlichen Zusammenschluss von diversen ideologisch auseinandergehenden Strömungen macht und dann hat man die kommunistische Partei, weil man dadurch irgendwie mehr Leute gesammelt hat. Das funktioniert natürlich so überhaupt nicht. Das ist ein sehr falsches Herangehen. Wir haben ja auch selbst gesehen in unserer eigenen jüngsten Geschichte, wie sehr ein Richtungsstreit im Inneren den Parteiaufbau und die ganze Praxis und Weiterentwicklung lähmt und letzten Endes sowieso dann in der Spaltung enden muss. Deswegen ist aus unserer Sicht die Schaffung einer wirklich solide, wissenschaftlich fundierten theoretischen Grundlage, die auch kollektiv geteilt wird, also nicht nur von 3-4 Leuten entwickelt wird und der Rest läuft hinterher oder sowas, das ist eine absolut zentrale Voraussetzung für den Aufbau einer starken Organisation. Dann Tom, einmal von Perspektive Kommunismus. Ja, erstmal, ich glaube, also die Frage, das hat sich jetzt schon gezeigt, die hat eigentlich so viele Aspekte, es ist unmöglich, sie in 5 Minuten zu beantworten. Und ich habe tatsächlich auch nur einen Teil vorbereitet. Vielleicht kommen wir in Diskussionen dahin, aber ich glaube, umfassend ist es auch da nicht machbar. Kurz angefangen zu der Frage der Bewegung. Teilweise lässt sich das, glaube ich, schon sehr allgemein beantworten. Nämlich, Kommunistinnen müssen natürlich in spontanen und Massenbewegungen aktiv sein, müssen versuchen, von diesen Bewegungen zu lernen und ihnen andererseits politische Orientierung geben. Das gilt so unter der Voraussetzung, dass es keine offene reaktionäre Bewegung ist, wahrscheinlich immer. Und so ganz grundsätzlich würden wir da auch nicht in die Phase des Parteiaufbaus und der vorhandenen Partei unterscheiden. Wenn wir uns aber die Frage stellen, mit welchen Ambitionen wir in Massenbewegungen aktiv sind und welche Kapazitäten wir aufwenden, kann es wieder nur mit dem Blick auf einerseits die momentane Phase des revolutionären Aufbaus und andererseits natürlich eine Analyse der jeweiligen Bewegung beantwortet werden. Ein paar Stichpunkte zu ersteren. Wir sehen uns eigentlich in der Phase der Reproduktion der revolutionären Kräfte. Das bedeutet Erhalt, Wiederaneignung revolutionären Bewusstseins, kommunistischer Theorie, Formen militanter Praxis und so weiter. Eine bundesweite Organisation, die die Fähigkeiten hätte, einen entscheidenden Einfluss auf Massenbewegungen zu nehmen, ist auch nicht vorhanden. Der Anspruch, dort tatsächlich die Führung zu übernehmen, ignoriert also meistens schon die Grenzen der Möglichkeiten, die zum jetzigen Zeitpunkt gegeben sind. Auch widerspricht es jeder jüngeren Erfahrung, sich aus spontanen Massenbewegungen in größerem Maß rekrutieren zu können. Unsere Aufgaben sind also tendenziell eine Ebene drunter anzusiedeln. Durch die Arbeit in den Bewegungen lernen, unsere Formen der Agitation überprüfen, einzelne festere Kontakte knüpfen. Testen, wie reformistische Illusionen entlarvt werden können, natürlich ohne dabei am Rand zu stehen und auf die dummen Massen zu zeigen. Von der inhaltlichen Stoßrichtung kann es dabei natürlich um unterschiedliche Aspekte gehen. Es ist aber sicher immer unsere Aufgabe, den Klassenwiderspruch im jeweiligen Kampffeld zu betonen und Antikapitalismus zu propagieren. Alles andere kommt dann eigentlich auf den Inhalt und Stand der jeweiligen Bewegung an. Wir denken aber auch, Ohne diese Arbeit kann sich keine revolutionäre Organisation entwickeln. Der Strukturaufbau läuft einfach Gefahr, unbrauchbar zu sein, wenn es sich nicht an der Arbeit in realen Bewegungen messen muss. Übrigens, die Gefahr, in solchen Bewegungen aufzugehen, schätzen wir zumindest für kommunistische Organisationen als relativ gering ein. Auch, weil fortschrittliche Massenbewegungen ja also eher Mangelware sind. Dass das so ist, hebt übrigens auch die Bedeutung der Arbeit im sogenannten politischen Widerstand hervor, der etwas anderes als spontane Massenbewegungen sind. Da muss man auch, glaube ich, einfach nochmal weiter differenzieren. Gemeint ist zum Beispiel die Antifa, Klima- oder feministische Bewegungen, also politische Bewegungen, in denen der Klassenwiderspruch nicht an erster Stelle steht und die meist weder spontan sind, noch auch immer Massencharakter haben, teilweise natürlich schon. De facto rekrutieren sich aber alle revolutionären Organisationen in Zeiten der Defensive zum absoluten Großteil aus diesen Bewegungen. Ich glaube, das trifft auch auf diesen Raum hier zu. Wir denken, dass die Arbeit in diesen Bewegungen nach wie vor wichtig ist, nicht zuletzt, weil die Themen, die hier bearbeitet werden, ja alle den Klassenwiderspruch berühren und immer auch Teil der Klassenkämpfe sind. Jetzt zu dem letzten Teil der Frage. Etwas ziemlich anderes ist natürlich das Verhältnis zu kontinuierlicher Massenarbeit, zum Beispiel, also wir haben das so interpretiert, Arbeit im Betrieb oder im Stadtteil. Hier sind die Massen erstmal nicht auf der Straße, bewegen sich nicht und sind nicht dynamisch. Dementsprechend geht es auch eher darum, langfristige Kontakte aufzubauen, unsere Positionen bekannt zu machen und uns in einzelnen Bereichen zu verankern. Auch hier geht es mehr darum, in dieser Arbeit zu lernen, welche Methoden, welche Agitation sinnvoll sind. Leute aus so einer Situation für unsere Strukturen zu gewinnen, ist nochmal viel schwieriger als im Fall von Massenbewegungen. In der momentanen Phase hat diese Arbeit also noch viel mehr und viel stärker Versuchscharakter. Allerdings, die langfristige Verankerung in einem Betrieb oder einem Stadtteil ist natürlich auch die Voraussetzung dafür, in Situationen von dynamischen Kämpfen ein ganz anderes Gewicht als Kommunistin zu bekommen. Und auch deswegen etwas, was wir einfach heute vorbereiten müssen, weil es werden sich nicht so viele Chancen für uns ergeben. Und die sich ergeben und die wir jetzt vorbereiten können, die müssen wir jetzt ergreifen. Wir denken also, auch die kontinuierliche Massenarbeit steht nicht im Widerspruch zum Organisationsaufbau. Ganz ohne die lebendige Erfahrung dieser Arbeit geht wahrscheinlich auch der Strukturaufbau in die falsche Richtung. Zum Beispiel, weil ein falsches Bild vom Bewusstseinsstand der Klasse nicht korrigiert werden kann. Also es ist hoffentlich klar geworden, dass wir den Aufbau der eigenen Strukturen in den Fokus stellen, aber dass wir eben denken, dass dieser Aufbau nur dann funktional für die Klasse sein kann, wenn er eben anhand und im Kontext von Massenarbeit und von konkreten Kämpfen geführt wird. Dann einmal Felix. Also als ich hier den Genossen gehört habe von der kämpfenden Jugend, da bin ich schon ein bisschen ins Schwitzen gekommen, war es eigentlich genau das Gleiche, was wir vorbereitet haben. Aber nichtsdestotrotz werde ich noch einmal sagen, was wir dazu denken und auch schon mal vielleicht ein paar Punkte in die Diskussion werfen, wo ich denke, wo es hier schon Widerspruch gibt. Aber ich würde auch sagen, es gibt sehr, sehr viele Fragen, die sich an dieses Thema anschließen. Also auch wir gehen aus von diesem Modell der zwei Phasen des Parteiaufbaus und denken halt, wir befinden uns in der ersten Phase des Parteiaufbaus, in dem die Partei oder die Parteiaufbauorganisation in einem gewissen Sinne eine Kraft ist, die sich ja schon sehr stark mit sich selbst beschäftigt und vor allem mit dem Aufbau der eigenen Kräfte. Das heißt, heute in spontanen Massenbewegungen, und auch da würde ich zustimmen, dass es eher Mangelware in Deutschland und vor allem die spontanen Bewegungen, die es vielleicht gibt, bauen zu großen Teilen hier auch auf einem gewissen organisatorischen Rückgrat, was es schon gibt. Also, keine Ahnung, wenn wir jetzt an die zum Beispiel an die Bewegung gegen die Corona-Maßnahmen denken, wo vor allem Faschisten eine Rolle gespielt haben oder auch jetzt gegen den Krieg ist jetzt keine große Massenbewegung entstanden, aber auch die eine größere Demo von Wagenknecht und Schwarze, das baut ja auch auf einem gewissen Rückgrat, auf einer gewissen politischen Kraft auf, die es initiiert. Also das ist sozusagen eine gewisse Besonderheit. Aber dennoch, wenn es spontane Massenbewegungen gibt, naja, wir können keine dauerhaft führende Rolle spielen als Kommunistin, das ist ganz klar. Aber wir sollten dennoch an ihnen teilnehmen und das auch nutzen als Mittel der Kaderentwicklung, weil auch da würde ich zustimmen, naja, wir können keine Kader entwickeln, wenn die sich nicht im Klassenkampf schulen, wenn sie sich nicht in Bewegung schulen. Und die Rolle, die wir dort einnehmen, sollte eben sein, diese Bewegung voranzutreiben, auch ihre Aktionsform zu radikalisieren, eben eine Vorhutrolle einzunehmen. Natürlich sollten wir es nicht in dem Sinne machen, dass wir uns von den so weit den Massen voraus sind, dass wir uns von ihnen isolieren oder so etwas. Aber wir sollten eben doch versuchen, Schritte nach vorne zu gehen. Und auch das haben wir zum Beispiel als Organisation in der Vergangenheit relativ schlecht erledigt. Gleichzeitig würden wir betonen, dass spontane Bewegungen oder auch das, was zum Beispiel der Genosse von PK hier als politischen Widerstand eingeordnet hatte, dass wir dort nicht nur einen Wert legen auf Bewegungen zum Beispiel, die sich rund um den Betrieb oder gewerkschaftliche Kämpfe abspielen, sondern eben auch auf andere Kämpfe, also auf das, was als politischer Widerstand eingeordnet wurde. Dazu würde ich sagen, zu dem Thema der Massenorganisation, auch wir denken, dass das nicht in einem Widerspruch zum Aufbau einer Partei steht, sondern es ist eben notwendig. Also ja, wir würden schon sagen, dass die Massenarbeit, die wir machen, ein Hebel für uns ist, die Partei aufzubauen. Würde ich auch jetzt mal als Widerspruch schon einmal benennen, und dass wir eben vor der Aufgabe stehen, eine kommunistische Partei und eine klassenkämpferische Arbeiterbewegung überhaupt in diesem Land gleichzeitig aufzubauen. Also ja, genau, ich denke, wir können darüber gerne diskutieren. Ich hätte auch Widerspruch, aber mache ich vielleicht später. Okay, gut, dann mache ich das jetzt. Also ich finde halt diese Vorstellung, naja, okay, der Grund, warum wir nicht in den Massen verankert sind, ist, weil wir keine KP haben. Ja, okay, aber wie bauen wir denn die kommunistische Partei auf? Also die Kräfte aller politischen linken Organisationen in diesem Land zusammen reichen halt nicht aus, um eine kommunistische Partei aufzubauen. Natürlich muss man die Kader und Kaderinnen einer kommunistischen Partei in den Massen gewinnen. Und wenn wir zum Beispiel von den zwei Phasen ausgehen, dann sagen wir, naja, die zweite Phase ist eine Phase, wo Massenaktionen konkret geführt werden. Das wird nicht funktionieren, wenn wir dann erst überhaupt die Möglichkeit sehen, uns in den Massen zu verankern, sondern das muss während des Parteiaufbaus geschehen und eben auch über Massenorganisationen, die wir selbst gründen. Also wir denken, dass es wichtig ist, eigene Massenorganisationen als Teil des leninistischen Parteimodells zu gründen und dass es dazugehört. Und dass das eben zum Beispiel das ist, oder das wäre zum Beispiel, wie wir Lenin verstehen, wenn er von möglichst breiten, möglichst mannigfaltigen Arbeiterorganisationen spricht, die sich an die Partei anlehnen. Und wir denken, dass es eben auch Teil des Parteiaufbaus ist, auch diese Ebene der Partei zu Beginn aufzubauen. Thanasis. Okay, ich würde gerne zwei Punkte ansprechen, also einmal an den Genossen vom KA, einmal an den Genossen von der PK. Was euer Verständnis angeht, was das Verhältnis zu diesen spontanen Bewegungen angeht, und das hat vielleicht, also vielleicht kann ich auch direkt kurz auf deinen Punkt eingehen. Also vielleicht fange ich auch mit dir an, Felix. Also auf den ersten Blick haben wir, glaube ich, natürlich viele Gemeinsamkeiten, was die Strategiefrage angeht. Aber ich frage mich zum Beispiel, was ihr eigentlich als den Kern der revolutionären Bewegung der Arbeiterklasse seht oder der potenziellen Bewegung, die man noch aufbauen muss. Weil in eurer Massenarbeit, zumindest sieht das von außen so aus, ne? Du kannst gerne sagen, dass es nicht so ist, aber das, also mir scheint es so zu sein, dass es da hauptsächlich um eine Organisierung im Wohnviertel geht eigentlich. Was sicherlich ein wichtiger Bereich ist, das würden wir auch sagen. Aber ist die Hauptaufgabe nicht eigentlich die Organisierung im Betrieb und in der Gewerkschaft, stelle ich mal als Frage. Weil, also was man von euch oft hört, ist sowas wie, der DGB muss im revolutionären Prozess zerschlagen werden und sowas. Man hört mich wieder nicht. Gut, okay. Und natürlich ist klar, dass die Gewerkschaften sozialpartnerschaftlich geführt werden und so weiter. Und ich habe auch meine Zweifel, ob man die Organisationen, so wie sie sind, also die Gewerkschaften, einfach erobern kann und so. Aber im Moment ist aus unserer Sicht die Aufgabe schon erstmal, überhaupt den Klassenkampf im Betrieb zu organisieren und da auch die Hegemonie der Sozialdemokratie praktisch in Frage zu stellen. Und nicht jetzt die Frage der Zerschlagung der Gewerkschaften in den Vordergrund zu rücken. Ich denke auch, dass das irgendwo eine bisschen bequeme Position ist, sage ich jetzt mal, ne? Weil die Schaffung einer klassenkämpferischen Betriebs- und Gewerkschaftspolitik schon eine sehr komplexe und schwierige Aufgabe ist. Und also auch gerade die Zurückdrängung des sozialdemokratischen Einflusses in den Betrieben auch eine sehr komplexe Aufgabe ist. Und man sich dem natürlich so ein bisschen entziehen kann, indem man sagt, die Gewerkschaften sind reformistisch und ja, und deswegen halten wir uns da raus. Was nicht heißt, dass wir da besonders weit wären in der Frage. Ne? Nicht, dass irgendwie jemand denkt, wir würden irgendwelche Fantasien über unseren eigenen Einfluss hegen. Aber zumindest wollen wir uns dieser Aufgabe stellen. Genau, weil also wir würden sagen, es gibt schon Massenorganisationen der Arbeiterklasse, die leider vom Gegner geführt werden, aber wo trotzdem Millionen von Arbeitern organisiert sind. Und auch das ist also ein Bereich, wo ich denke, wo wir als Kommunisten natürlich Erfahrungen im Klassenkampf sammeln können, was natürlich eine Voraussetzung auch für den Aufbau der KP ist. Ne? Das möchte ich nicht in Frage stellen. Es ging mehr um die Frage des Schwerpunkts dabei. Und deshalb wäre jetzt zum Beispiel der Fokus auf neue Massenorganisationen, glaube ich, aus unserer Sicht nicht das Richtige. Kurz noch zum Tom. Es geht mir darum, du sagst ja auch, es geht darum, man muss die Bewegungen der Arbeiterklasse sich darauf beziehen, man muss da drin wirken und so weiter. Und auch da möchte ich eine Frage stellen. Und zwar, also von außen wirkt es bei euch schon so, als würdet ihr manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das gleichsetzt oder ob ihr da den Schwerpunkt einfach nur drauf legt, dass ihr den Schwerpunkt eurer Arbeit eigentlich eher auf eine gewisse Szene legt, also auf eine rote Szene, auf den Aufbau einer linken Szene und nicht so sehr darauf, die Arbeiterklasse wirklich breit, da wo sie lebt und arbeitet, zu organisieren. Das wär schon ein Kritikpunkt auch. Würde mich interessieren, was du dazu sagst. Ich mache vielleicht ein Beispiel, das an einem Beispiel fest. Also es gibt ja in Stuttgart das linke Zentrum Lilo Hermann, wo man sagen kann, das ist eine krasse Leistung, so ein Zentrum aufzubauen. Also da kann man auf jeden Fall Respekt für zollen. Aber warum ist es eigentlich ein linkes Zentrum? Warum ist es nicht ein Stadtteilzentrum zum Beispiel, was versucht, einfach alle Leute, unabhängig davon, ob sie sich jetzt als links verstehen oder nicht, anhand ihrer Klassenzugehörigkeit für diese Leute einen Anlaufpunkt zu schaffen und sie darüber auch zu organisieren und in Kämpfe zu führen? Ihr müsst euch melden direkt, dann geht's ja. Ja, klar. Ja, also Perspektive Kommunismus ist nicht nur in Stuttgart, sondern in diversen anderen Städten auch vertreten. Aber es ist natürlich einfach zu beantworten, weil wir praktisch die Erfahrung gemacht haben, dass das momentan nicht funktioniert. So. Weil wir natürlich verschiedene Erfahrungen in Stadtteilarbeit gewonnen haben und weil wir momentan jetzt gerade nicht glauben, dass der Versuch, die Klasse in den Stadtvierteln zu organisieren, dass der in größerem Maß von Erfolg gekrönt sein kann oder von Erfolg gekrönt ist. Konkret, dass man sich daraus rekrutieren kann, dass man neue Genossinnen und Genossen gewinnt. Das glauben wir erstmal, ist momentan sehr schwierig. Das heißt nicht, dass man diese Versuche nicht machen sollte, aber wir haben andere Ansatzpunkte für unsere Massenarbeit. Das kann sich auch noch ändern. So, ja? Auch das ist völlig klar. Und wir schauen uns sehr gerne alle Versuche, die in diese Richtung gemacht werden, an und würden gerne von erfolgreichen Beispielen hören und irgendwie, genau, sind da sehr gerne bereit, daran zu orientieren. Jetzt zu der grundsätzlichen Aussage von dir, dass du den Eindruck hast, dass wir den Schwerpunkt unserer Arbeit auf eine Szene, auf eine rote Szene legen und nicht auf die Arbeiterinnenklasse. Ja, das glauben wir nicht. Also zumindest nicht auf den Aufbau oder nur auf den Aufbau einer Szene, sondern das ist doch genau das, was jetzt gerade mehrere Leute, ich glaube alle Organisationen eigentlich genannt haben, dass es in der jetzigen Phase um die Schaffung einer Avantgarde geht, um die Schaffung eigener Strukturen. Ihr habt jetzt vor allem auf ganz konkret auf die Frage des Parteiaufbaus orientiert. Wir eben sagen, es geht momentan nicht nur um den Parteiaufbau, beziehungsweise der Parteiaufbau ist nicht dann vollendet, wenn wir ein revolutionäres Programm haben und wenn wir uns Partei nennen, ja, der Parteiaufbau, eine revolutionäre Partei, eine kommunistische Partei, wie wir sie verstehen, davon kann dann gesprochen werden, wenn wir tatsächlich in der Klasse verankert sind, ja, wenn wir von der Klasse akzeptiert werden als die kommunistische Partei, dann können wir davon reden. Ja? Das heißt, wenn tatsächlich der Prozess, wenn die Massenarbeit und der ideologische Kampf, der Klärungsprozess und so weiter, wenn das alles Früchte getragen hat und wenn wir ja, Kaderinnen in den Massen gewonnen haben, dann können wir davon reden. So, das ist vielleicht einfach ein unterschiedlicher Begriff, unterschiedlicher Parteibegriff. Ja? Für uns ist eben da die Frage des Programms nicht das Entscheidende. Mit einem revolutionären Programm sind wir erstmal eine revolutionäre Organisation, aber sind noch nicht die kommunistische Partei, so wie wir sie zumindest verstehen. Wir glauben auch nicht, es kann sehr viele kommunistische Parteien in einem Land nebeneinander geben, zum Beispiel. So, sondern das war historisch auch nie erfolgreich. Ja. Vielleicht gehen zwei oder so, keine Ahnung, wo da eine Grenze zieht. So, also eine kommunistische Partei ist so eine objektive Größe für uns eher und weniger eine subjektive vielleicht. Ob wir Arbeit in der, ob wir uns auf die Arbeiterinnenklasse konzentrieren, das habe ich ja gesagt. Wir konzentrieren uns nicht in dem Sinne auf die Arbeiterinnenklasse, dass wir sagen, dort in den Massenkämpfen beispielsweise, in den Gewerkschaften, bei Streiks und so weiter, gewinnen wir den Großteil der Kaderinnen für die künftige Partei. Das denken wir noch nicht so. Das spielt eine sehr große Rolle, der politische Widerstand oder die politische Widerstandsbewegung. Da gibt es ein bisschen unterschiedliche Begriffe. Und das können wir uns auch alle hier selber an der eigenen Nase fassen. Wer ist denn wirklich aus gewerkschaftlichen Kämpfen hier Kommunistin oder Kommunist geworden? Wer? So, aus ökonomischen Kämpfen, aus reinen Klassenkämpfen. Abgesehen davon, dass es reine Klassenkämpfe sowieso fast nie gibt. Ja? So, die allermeisten aber haben sich jedoch an Antifa, an irgendwelchen Umweltfragen, weiß nicht was, an politischen Widersprüchen politisiert. So, und das ist einfach eine Tatsache, die können wir schlecht finden oder so, die wollen wir auch ändern, ja. Das ist uns ganz wichtig, dass wir das ändern. Aber erstmal müssen wir sie annehmen und mit diesen Kaderinnen, die wir da hoffentlich gewinnen, versuchen, in die Klasse zu wirken und mit den fortschrittlichsten Teilen der Klasse zu arbeiten. So, das versuchen wir. Und genau, wenn es von außen manchmal als Aufbau einer roten Szene wirkt, ja, kann vielleicht so wirken, ja. Genau, aber es ist auf jeden Fall eine Szene, die versucht, in die Klasse zu wirken. Und genau, ich glaube, ja, vielleicht habe ich jetzt auch viel zu lange geredet. Ist okay. Dann wäre jetzt einmal Felix dran und dann Hauke. Gut, ja, ich würde mich einmal zu dem, was Thanassis gesagt hat, äußern. Genau, also du hattest ja gesagt, okay, du hast den Eindruck, wir machen vor allem in Vierteln Arbeit, aber der Hauptfokus müsste Betrieb sein. Ja, da würde ich dir jetzt gar nicht so stark widersprechen. Also es ist auf jeden Fall so, dass unsere Massenarbeit jetzt nicht sehr gleichmäßig oder so vielleicht entwickelt ist oder es Bereiche gibt, wo es vielleicht größere und weniger große Erfolge gibt und dass auch unsere Betriebsarbeit vielleicht eher in den Kinderschuhen steckt. Genau, das heißt aber nicht, dass wir nicht grundsätzlich sagen, dass natürlich die Betriebe eine zentrale Bedeutung haben für uns als Kommunisten. Zur Frage der Gewerkschaften, ja, das stimmt, das hast du schon richtig mitbekommen, dass wir denken, dass die im revolutionären Prozess zerschlagen werden müssen, weil wir eben denken, dass es keine Organisation sind, die Organisationen unserer Klasse sind, von ihrem Charakter her. Natürlich, dort sind Millionen Arbeiter organisiert, aber wir denken halt eben nicht, dass es die Gewerkschaften sind, die wir brauchen, wenn wir in diesem Land Revolution machen wollen. Das ist unsere strategische Linie, da brauchen wir nicht weiter drüber reden, aber das heißt eben nicht, dass das heute auch unsere Taktik in dem Sinne ist, dass wir einfach sagen, naja, okay, wir gehen da niemals rein in diesen Verräterverein oder so etwas, sondern natürlich gibt es Betriebe, wo die Gewerkschaft einen relativ großen Einfluss hat und wo es keinen Sinn ergeben würde, sich von Anfang an komplett außerhalb der Gewerkschaft zu stellen und keine Arbeit in der Gewerkschaft zu machen. Das würde ich dazu einmal klarstellen. Dennoch zur Frage der Massenorganisation. Ja, es gibt Massenorganisationen, aber die Frage ist in unserem, also wir haben ja schon darüber diskutiert, niemand hier ist der Meinung, dass wir die dauerhafte Führung in Massenbewegungen übernehmen können, in spontan. Ja, dann funktioniert das natürlich aktuell auch nicht in den bürgerlichen Gewerkschaften. Und warum sollen wir nicht die Organisation, die wir sowieso brauchen, in unserem Parteimodell schaffen, um eben daraus Leute zu gewinnen? Und ich würde auch sagen, dass es funktioniert, daraus Genossinnen und Genossen zu gewinnen und dass die Massenarbeit ein Hebel zum Parteiaufbau ist. Ja, warum sollten wir nicht solche Organisationen aufbauen, sondern in Organisationen aufgehen, wo wir schlimmstenfalls als sozialdemokratische Bonzen enden und wo wir eben die ganze Zeit gegen einen ganzen Apparat dort anrennen müssen, gegen einen riesigen sozialdemokratischen ideologischen Einfluss, der eben mit unseren Kräften sehr schwer zu bewältigen ist und dazu führt, dass wir uns in der aktuellen Phase des Parteiaufbaus unnötig an etwas abarbeiten, was wir gerade nicht unbedingt bezwingen können, würde ich sagen. Also ich denke, gerade hier haben wir wahrscheinlich unterschiedliche Auffassungen, was es eben heißt, aus diesem Stand heraus eine revolutionäre Politik zu entwickeln und worauf man hier einen Fokus setzen sollte, um möglichst schnell zur Partei zu kommen. Okay. Genau, ich wollte nochmal, also das ist mehr auch eine Nachfrage, weniger erstmal eine Kritik an den Genossen Tom. Also ich würde dir auf jeden Fall erstmal dahingehend zustimmen, dass man also auch von Partei erst richtig sprechen kann, wenn diese Partei einen gewissen Masseneinfluss hat. Das wäre schon irgendwie komisch, von einer kommunistischen Partei zu sprechen und niemand kennt sie. Das ist für mich das strategische Ziel der zweiten Phase des Parteiaufbaus, diesen Zustand tatsächlich wirklich herzustellen. Da wäre aber noch mal so ein bisschen die Nachfrage, würdest du denn den Genossen, die das jetzt hier gesagt haben, widersprechen oder auch zustimmen, diese Notwendigkeiten der ersten Phase, die wir hier definiert haben? Ja, also wir sagen ganz klar, heute steht an, kommunistische Kader und Kaderinnen zu schaffen. Und das heißt für uns, die müssen geschmiedet werden. Ja, die brauchen einen hohen Grad der politischen Bewusstheit. Die müssen sich in der Ideologie auskennen. Die müssen Führungskompetenzen haben. Die müssen in der Lage sein, selbstständig Dinge zu organisieren. Die müssen der kommunistische Aufbau hat da den sehr treffenden Begriff des Feindbewusstseins. Die müssen über ein ausgeprägtes Feindbewusstsein verfügen. Die müssen geschult sein im Kampf gegen die politische Polizei. Das ist für uns heute ja eigentlich das Hauptziel, dass wir halt solche kommunistischen Kaderinnen halt entwickeln wollen und uns dafür natürlich auch in die politische Praxis geben wollen. Das ist für uns die Voraussetzung, um überhaupt zu dieser zweiten Phase, von der du dann meiner Meinung nach gesprochen hast, zu kommen. Siehst du das auch so oder würdest du da widersprechen? Das konnte ich aus deinem Redebeitrag nicht ganz verstehen. Der Genosse schreibt noch. Nein, ich widerspreche dir nicht. Gar nicht. Der Punkt ist, ich glaube, wir haben andere Vorstellungen, wie man diese Worte füllt. So. Die Frage ist doch, natürlich müssen wir kommunistische Kader schaffen. Das ist die Aufgabe der Phase, in der wir uns befinden. Das habe ich ja auch in dem kurzen Beitrag so beschrieben und das definieren wir so. Die Frage ist auch, wie entstehen kommunistische Kader? Wo entstehen die? Wo entsteht eine Führungsfähigkeit oder Führungsqualität, wie du sie genannt hast? Ja? In welchen Kämpfen kann die entstehen? Wir glauben, die entsteht nicht am Schreibtisch. So, ja? Die entsteht nur in realen Kämpfen. Genauso, du hast gesagt, die Kader müssen geschult sein im Kampf gegen die politische Polizei. Ja, wie wollen wir das denn machen? So. Das entsteht, wenn du in Kämpfen aktiv bist, wenn man auch mit der Polizei kämpft, wenn man versucht, Gegenmacht auf der Straße durchzusetzen gegen diesen Staat, wenn du dann deine erste Hausdurchsuchung hast und die zweite und die dritte, dann wird man geschult im Kampf gegen die politische Polizei. Die Schule, durch die wir gehen müssen. Nicht, dass alle ständig Hausbesuchung brauchen, ja. bitte nicht so verstehen, ja? Oder dass man Repressionen bewusst herbeiführen muss oder sowas. Aber wisst ihr, was ich meine? Also das ist irgendwie, glaube ich, so ein bisschen ein Unterschied oder vielleicht auch nicht, hoffentlich. Aber das ist das, was wir betonen würden. Und in diesen Fragen, weil wir die ganze Zeit von Massenarbeit und von Massenbewegungen reden, würden wir sagen, in diesen Fragen nochmal spielt der politische Widerstand eine sehr große Rolle. Einfach aus diesem Grund, es gibt noch andere, aber der würde reichen, dass es keine großen Massenkämpfe gibt. Der letzte rein proletarische Massenbewegung in Deutschland war meines Wissens nach die Bewegung gegen die Agenda 2010, 2005 war das, glaube ich. Ja, alle anderen Bewegungen, die wir hatten, da gab es auch viele Fortschrittliche dabei, waren aber zum Beispiel keine rein proletarischen Bewegungen. Ja, die waren meistens kleinbürgerlich geführt. Umweltbewegungen, die Klimabewegung in Stuttgart, weil es angesprochen wurde, die Bewegung gegen Stuttgart 21 und so weiter. Und genau, und in dem Kontext spielt einfach der politische Widerstand eine ganz große Rolle. Dazu noch ein Beispiel, weil es jetzt vorhin auch Fragen gab, wie Szene, Konzentration auf die Szene oder auf die Arbeiterklasse. Wir sagen übrigens bewusst nicht Szene, weil wir das für einen ungenauen Analysebegriff halten. Wir versuchen einerseits den Klassenstandpunkt in die politischen Bewegungen zu tragen und andererseits politische Fragen in die Klasse zu tragen. Was bedeutet das ganz konkret oder was meinen wir damit? Es gab zum Beispiel, in Teilen der Automobilindustrie seit einigen Jahren gibt es dieses Zentrum Automobil, eine faschistische Scheingewerkschaft, Pseudogewerkschaft. Und der Kampf dagegen, der Antifa-Kampf dagegen, war in vielen Städten der Türöffner in diese Autoindustrie, in die Großbetriebe. Ja? Das ist das, was wir der Klasse auch anbieten können. Wir können natürlich von Sozialismus reden, von Revolution, von der Notwendigkeit der Revolution, wie beschränkt der Reformismus ist. Klar, so. Aber die Leute wollen was Konkreteres. Und was wir konkret anbieten können, sind solche Kämpfe, solche Fragen zu führen, dort aufzuklären, dort zu zeigen, wie man die Faschisten aus dem Betrieb, die nicht beliebt sind, ja, wie man sie rausdrängen kann. Genau. Das sind Ansätze, die wir versuchen weiterzuentwickeln. Und das ist Arbeit in der Klasse. So. Anhand politischer Fragen. Genau. Ich will noch mal einmal kurz eine Nachfrage jetzt an die K.O. stellen, an Thanassis. Kampf und Arbeit in den Gewerkschaften und im Betrieb. Mit welchem Ziel? Was ist jetzt gerade das Ziel dieser Arbeit, eurer Ansicht nach? Ja, komm, das ist komisch, wenn ich... Ja, alles gut. Also, ich denke, das Ziel in diesem Kampf ist, die ideologische Führung und aber auch politische und praktische Führung der Sozialdemokratie und des Opportunismus in den Gewerkschaften zu bekämpfen und zu zerstören letzten Endes und natürlich eine klassenorientierte Linie durchzusetzen in den Gewerkschaften. Das heißt, das Ziel ist, dass die Beschäftigten im Betrieb anfangen, sich für ihre Interessen zu organisieren. Und das ist, glaube ich, natürlich ein Unterschied in der Einschätzung, die wir da zum KA haben. Wir denken schon, dass das in der jetzigen Situation bis zu einem gewissen Grad du hast auch gesagt, ihr seht das taktisch flexibler und so, aber haben da, glaube ich, schon, sehen das schon ein bisschen anders. Also wir denken schon, dass es möglich ist, in Kämpfen, die im Moment in Betrieben stattfinden, und da gibt es ja immer wieder, gibt es ja Streiks, die zwar meistens eben nicht von einer klassenorientierten Führung geleitet werden, aber trotzdem einen klaren Klassencharakter haben und also wo Teile unserer Klasse in Bewegung kommen und auch in die direkte Konfrontation mit dem Klassengegner kommen, das ist möglich, diese Kämpfe zu führen. Und wenn wir natürlich diese Kämpfe, also wenn wir nicht versuchen, da zu intervenieren und Teil davon zu werden und auch eine Führung in dem Sinne zu übernehmen, dass wir mit unserer Praxis uns zur Führung machen oder uns diese Führung verdienen und als solche anerkannt werden, dann überlassen wir natürlich letzten Endes einmal den bürgerlichen Kräften wie der Sozialdemokratie diese Führung, und auf der anderen Seite überlassen wir auch die also die, ja, die Teile der Arbeiterklasse, die in den Gewerkschaften oder die im Betrieb sind, die überlassen wir so ein bisschen natürlich auch ihren Illusionen, die sie haben und erlauben sozusagen auch das Scheitern und die Begrenztheit dieser Kämpfe dann. Ich hoffe, das beantwortet das halbwegs. Ich denke, wir können auch sehr viel weiter diskutieren an dieser Frage. Ja, Felix noch einmal und dann würde ich aber die Runde schließen und wir gehen zum letzten Block. Ihr müsst noch ein bisschen durchhalten, weil wir haben noch einen Block und wir wollen ihn auch noch gut diskutieren hier. Ich glaube aber, ihr habt auch sicher Interesse, dann das noch zu hören. Ich versuche es ein bisschen kürzer zu machen. Natürlich denken wir nicht, dass es unmöglich ist, um Einfluss zu kämpfen in den Gewerkschaften oder diesen auch zu erringen bei den Leuten, die dort organisiert sind. Das Problem ist eher, dass wir nicht denken, dass es möglich sein wird, diesen Apparat in dem Sinne politisch, organisatorisch zu führen, dass man ihn übernehmen kann. Also man kennt ja die Beispiele, wo ganze Landesverbände ausgeschlossen worden sind aus den DGB-Gewerkschaften, weil sie sich eben zum Beispiel gegen bestimmte reaktionäre Gesetzgebung und so weiter gestellt haben. Also das sind ja alles Dinge, die existieren und auch, also wir denken einfach, dass ein relativ aussichtslos ist, das als sein strategisches Ziel zu formulieren, sondern wenn man eben dort innerhalb und außerhalb der Gewerkschaft in den Betrieben, es gibt ja auch Betriebe, wo die DGB-Gewerkschaften jetzt nicht so wirklich eine Rolle spielen, wenn man dort einen gewissen Einfluss hat oder den Einfluss, der dafür groß genug wäre, dann muss man eben auch darüber nachdenken, eigene gewerkschaftliche Organisationsformen auf einer größeren Stufenleiter zu schaffen. Genau. Gut. Wir kommen zum letzten Block und zwar, welche Organisationsprinzipien müssen der Partei, der zu schaffenden Partei zugrunde liegen? Welche Unterschiede zu den Organisationsprinzipien der Aufbauorganisation gibt es? Und ich würde jetzt anfangen einmal mit Tom. Ja, danke. Erstmal würde ich noch kurz erwähnen, wir sehen uns, wurde am Anfang gesagt, wir sehen uns als Plattform von Gruppen, die eine KP anstreben und weniger als direkte Aufbauorganisationen. Und wir würden auch sagen, dass wir ja eher einer von mehreren Kernen sind. Jetzt zu den Organisationsprinzipien in Prinzipien in kommunistischen Parteien. Erstens, oder in kommunistischen Organisationen. Erstens würden wir da tatsächlich nicht so sehr in Aufbauorganisation und Partei unterscheiden. Und zweitens bräuchten wir eigentlich deutlich mehr als die 5 Minuten, um diese grundlegenden Prinzipien zu umreißen. Daher nur ein paar Aspekte, die wir für besonders zentral halten. Das wesentlichste Organisationsprinzip ist der Versuch, ein aufbauendes Verhältnis von Theorie und Praxis herzustellen. Kurz zur Erläuterung. Die Verhältnisse lassen sich nicht durch Textarbeit verändern und Theorien können in sich schlüssig sein, an der Realität aber fundamental scheitern. Erst durch die politische Praxis kann die Richtigkeit der Theorien überprüft werden, Fehler erkannt und notwendige Erfahrungen gemacht werden. Auch kann sich jede revolutionäre Theorie erst dadurch, dass sie sich in der Praxis bewahrheitet, in der Klasse verankern. Ohne die Praxis läuft jede Theorie Gefahr, zum Dogma zu erstarren und damit ihren Sinn zu verlieren. Dieser Sinn revolutionärer Theorie kann nur sein, der Praxis zur Weiterentwicklung zu dienen und ihr einen Weg und Ziel aufzuzeigen. Also der Prozess der Theoretisierung praktischer Erfahrungen und der Weiterentwicklung der Theorie in der Praxis ist auch eine organisatorische Frage. Erstens, weil die Organisation diesen Prozess bewusst leisten muss und er nicht von selbst geschieht. Und zweitens, weil wir davon ausgehen, dass jede Änderung in der Theorie eine Änderung der Praxis, dass jede Änderung in der Theorie eine Änderung der Praxis folgen muss und dass sich diese Änderung auch in der Struktur niederschlagen muss. Man kann nicht mit der immer gleichen Struktur einer sich verändernden Praxis gerecht werden. Abschließend zu dem Punkt, sowohl aktionistisches Kampagnenhopping als auch hauptsächlich theoretische Arbeit halten wir für falsch. Wir denken aber, dass der Aktionismus oft der kleinere Fehler für kommunistische Organisationen ist, weil in diesem Fall die gemachten Erfahrungen auch später noch theoretisiert werden können. Ohne Praxis aber kann höchstens die Erfahrung anderer ausgewertet und theoretisiert werden. Marx hat dazu sinngemäß mal gesagt, jeder Schritt realer Bewegung ist wertvoller als 1000 Pamphlete. Jetzt relativ kurz zum zweiten Komplex, den man Arbeitsteilung, Entfremdung, demokratischer Zentralismus oder bürgerliches und revolutionäres Organisationsverständnis nennen könnte. Eine kommunistische Organisation muss effektiv sein. Deshalb wird sie schon sehr früh nicht darum herumkommen, arbeitsteilig zu arbeiten. Wir sind uns aber auch bewusst, dass Arbeitsteilung immer dazu führen kann, dass einzelne Mitglieder nur den eigenen Arbeitsschritt, den Themenbereich sehen, in dem sie selbst gerade aktiv sind. Dass sie sich also von der Linie und der Entwicklung der Organisation als Ganzes entfremden. Das Prinzip des demokratischen Zentralismus soll eigentlich neben der Steigerung der Effektivität diese Entfremdung verhindern. In welchem Sinn, darauf möchte ich jetzt noch etwas ausführlicher eingehen. Bürgerliche Organisationen können in der Regel als ein System beschrieben werden, in dem jeder Teil bestimmte Rechte und Pflichten gegenüber anderen Teilen der Organisation hat. Zum Beispiel das Recht, die Leitung zu wählen, und die Pflicht, ihre Anweisungen auszuführen. Diese Haltung bringt die Mitglieder aber tendenziell in eine Zuschauerrolle gegenüber der eigentlichen Politik der Partei, fördert unkritisches Vertrauen in die Leitung oder lässt die Mitglieder nach persönlichen Interessen handeln. Und das wiederum führt zur beschriebenen Entfremdung. Wir hingegen denken, es muss darum gehen, dass sich alle Mitglieder mit ihrer Gesamtpersönlichkeit in die Politik der Organisation einbringen können. Das hört sich komisch an, ich weiß, meint aber, ein Verständnis von Organisationsdisziplin und demokratischem Zentralismus, in dem Erfahrungen der Mitglieder unmittelbar weitergegeben werden, dass diese Erfahrungen verarbeitet und aufbereitet werden und jedes einzelne Mitglied dann wieder infolge der geänderten Theorie damit konfrontiert ist, die angepasste Praxis umzusetzen. So kann die Trennung zwischen Organisationsinteressen und persönlichen Interessen langsam aufgehoben und der Entfremdung entgegengewirkt werden. Die Zeit ist schon rum, aber der letzte Punkt muss noch sein. Der ist in unseren Augen auch besonders zentral. Wenn wir unseren eigenen Anspruch ernst nehmen, das System stützen zu wollen, dann müssen wir auch die Reaktion der Herrschenden, die Repression und Konterrevolution einplanen. Sie werden in einer zugespitzten Situation alles daran setzen, die revolutionäre Bewegung zu bekämpfen. Die historischen und die internationalen Erfahrungen zeigen, dass die Herrschenden, wenn es darauf ankommt, noch zu jedem Massaker und zu jeder Grausamkeit bereit waren, um ihre Macht und ihren Besitz zu erhalten. Daraus ergibt sich für uns, dass wir unsere Strukturen möglichst verdeckt und vor dem Gegner geschützt aufbauen müssen. Natürlich auch deshalb, weil wenn es wirklich drauf ankommt, es zu spät sein wird, damit zu beginnen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch auf Ansprechbarkeit und Arbeitsfähigkeit achten. Es gibt praktisch ein permanentes Spannungsverhältnis zwischen Eigenschutz und Arbeitsfähigkeit und Ansprechbarkeit. Enden möchte ich mit einem Zitat von der Genossin Inge Fied, die letztes Jahr verstorben ist. Sie hat geschrieben: Eine Organisation oder Partei kann zwar fortschrittlich, antikapitalistisch, marxistisch, leninistisch sein, aber nicht revolutionär, wenn sie nicht in bestimmten Bereichen, zum Beispiel Kommunikation, Strukturen, Verantwortlichkeiten, clandestin ist. Alles klar, vielen Dank. Dann Felix. Genau. Auch wir ziehen jetzt, was die Organisationsprinzipien angeht, keinen besonders starken Unterschied zwischen einer Parteiaufbauorganisation und einer Organisation selbst, weil eben die Führung zum Beispiel einer, ja, sag ich mal, sehr vielschichtigen Struktur und die Kaderentwicklung, das kann nicht getrennt voneinander gelernt werden, sondern es gehört eben zusammen, in einer demokratisch-zentralistischen Organisation zu arbeiten und sie gleichzeitig zu entwickeln. Grundsätzlich denken wir, sollte man als kommunistische Aufbauorganisation natürlich den Anspruch haben, sich zu einer Vorhut zu entwickeln Und dafür ist zentral bei uns eine systematische Kaderinnenentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung. Das, denken wir, ist eine besondere Anstrengung für jede kommunistische Partei und auch jede Aufbauorganisation in jeder Phase ihrer Entwicklung. Wir denken auch oder haben den Anspruch an alle Mitglieder einer Aufbauorganisation, dass sie sich eben zu Kadern und Kaderinnen entwickeln, beziehungsweise solche sind. Wir haben den Anspruch, dass alle die Linie, die Arbeitsweise, die Methodik der Organisation verinnerlichen und eigenständig anwenden können. Und deshalb hat es eben auch einen besonderen Wert, zum Beispiel Berufsrevolutionäre und Berufsrevolutionärinnen von Anfang an zu entwickeln, weil man sonst eben nicht die Funktionstüchtigkeit der Organisation garantieren kann und weil sie eben notwendig sind, um die Organisation auf neue Level, auf eine neue Stufe zu heben. Wir machen dabei die Frage des Berufsrevolutionärstums aber nicht in erster Linie daran fest, womit man sein Geld verdient oder dass man eben jetzt von der Organisation bezahlt wird und dann 9-to-5-Revolutionär ist, sondern bei der Frage des Berufsrevolutionärstums geht es für uns vor allem um die Ansprüche, die sich die Genossinnen und Genossen selbst stellen, um das Niveau, ihr politisches, ideologisches Niveau und ihre Bereitschaft, ihr Leben in den Dienst der Organisation und der Revolution zu stellen. In diesem Sinne können wir auch davon sprechen, dass für uns alle Mitglieder der Organisation haben die gleichen Rechte und Pflichten. Es gibt eben diese funktionale und nicht formelle Zweiteilung in Kader und Kaderinnen und Berufsrevolutionäre, die aber auch nicht sehr schematisch ist, wo es aber eher so ist, dass man, ja, sag ich mal, als Berufsrevolutionärin ja, vielleicht eher mehr Pflichten der Organisation gegenüber hat als mehr Rechte oder so etwas. Eine Besonderheit, die man hier auch nochmal hervorheben kann in unserer Organisation, ist natürlich die Frauenorganisation Kommunistische Frauen, die nicht außerhalb des demokratischen Zentralismus steht, aber ich bin mir sicher, wir werden darüber vielleicht auch nochmal diskutieren oder es wird vielleicht Nachfragen dazu geben, aber eben besondere Funktionen hat innerhalb der Organisation und außerhalb, was den Kampf gegen das Patriarchat angeht. Dazu möchte ich auch noch mal eine Sache sagen. Auch wir denken, dass es eben so ist, dass man versuchen sollte, den Schlägen der Repression so gut wie möglich zuvorzukommen und eben seine Strukturen als kommunistische Partei, als Kaderinnenorganisation von Anfang an verdeckt klandestin aufzubauen, um eben ihre Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Genau, dort würden wir auch noch einmal zustimmen. Dann einmal Thanasis von K.O. Ja, also natürlich sind wir auch der Ansicht, dass die Kommunistische Partei eine Kaderpartei sein muss. Das heißt, also ich will jetzt auch nicht, wie vieles wurde schon gesagt, was ich jetzt nicht wiederholen muss, glaube ich. Aber es geht natürlich darum, so viele, also dass man ja ihre dass man eigentlich ja, die Mitglieder der Partei zu kommunistischen Persönlichkeiten in einem umfassenden Sinne entwickelt, für die natürlich auch die politische Arbeit dann eine zentrale Rolle in ihrem Leben spielt, die auch ständig daran arbeiten, sich als Persönlichkeiten weiterzuentwickeln im Sinne des revolutionären Kampfes oder im Dienst auch dieses Kampfes. Und ich glaube, es ist natürlich auch klar, dass man, wenn man jetzt Politik nur als Hobby betreibt, hin und wieder mal, dann wird es natürlich nicht funktionieren mit dem Parteiaufbau. Also es kann solche Leute auch geben, glaube ich, die auch Teil der Bewegung dann sein können, aber das ist, also die Partei kann man nicht darauf basieren, auf dieser, also auf so einem, ja, so einem eingeschränkten Engagement. Gleichzeitig muss natürlich die Partei demokratisch funktionieren. Das ist auch für uns natürlich ein sehr zentraler Punkt und nicht nur deshalb, weil es schön ist, wenn irgendwie alle mitmachen können, sondern schon also aus einem praktischeren oder notwendigeren, in einem notwendigeren Sinne, weil wir natürlich auch einfach die Initiative, die Energie, die kritischen Gedanken, auch die Wachsamkeit natürlich gegenüber dem Staat und so weiter von allen Leuten brauchen. Und das natürlich nicht geht in einer Organisation, die top-down funktioniert und nicht von unten nach oben aufgebaut ist auch. Und auch nur so kann sich natürlich die Partei weiterentwickeln und Fehler vermeiden und Fehler korrigieren. Ja, weil, also ich sage es auch deshalb, weil wenn vom demokratischen Zentralismus die Rede ist, dann wird das oft so ein bisschen verkürzt auf ja, da wird irgendwie von unten was gewählt und dann wird es, gibt es dann Beschlüsse, die gefällt werden und die sind dann andersrum verbindlich und so. Und natürlich gehört das zum demokratischen Zentralismus dazu, aber das ist überhaupt nicht, darin erschöpft sich ja überhaupt nicht das Prinzip des demokratischen Zentralismus, sondern dabei geht es ja um viel mehr. Also es geht darum, als ein bewusst politisch handelndes Kollektiv eigentlich zusammenzuwachsen, was auch der Grund ist, weshalb wir Fraktionen zum Beispiel ablehnen, also weshalb man, wenn man eine andere Meinung hat, die im Rahmen dieses demokratischen Zentralismus äußern muss und nicht als organisierte Gruppe innerhalb der Partei das machen darf. Es geht darum, diese Erfahrungen als Kollektiv zusammenzuführen und also das zu zentralisieren und durch die Zentrale die Entwicklung der gesamten Organisation und auch tatsächlich jedes einzelnen Mitglieds letzten Endes voranzutreiben. Dafür ist die innerparteiliche Demokratie, wie gesagt, essentiell. Und deswegen versuchen wir auch, um das auch zu zeigen, natürlich an Leute, die vielleicht an uns interessiert sein könnten, versuchen wir auch, trotz der Sicherheitsmaßnahmen, die wir auch für notwendig halten natürlich, eine gewisse Transparenz herzustellen, wie wir arbeiten als Organisation. Und bestimmte Diskussionen, wie zum Beispiel die jetzt gerade, führen wir natürlich dann auch nach außen. Aber auch Diskussionen, die wir mit uns selbst führen, die tragen wir teilweise dann auch nach außen, also die Ergebnisse davon. Der letzte wichtige Punkt, der uns noch relativ wichtig ist und der, glaube ich, vielleicht auch einen Unterschied zu anderen Organisationen oder hier den Genossen teilweise ausmacht, zumindest graduell vielleicht, ist die Gewichtung des Internationalismus in einem praktischen Sinne, weil wir schon denken, dass der Aufbau der KP in Deutschland nur im Zusammenhang mit und als Teil der Rekonstituierung der internationalen kommunistischen Bewegung auf revolutionärer Grundlage passieren kann. Also nur als Teil eines Prozesses in der kommunistischen Weltbewegung, in dem diese Bewegung wieder auf einer revolutionären Grundlage aufgebaut wird und arbeitet. Letzten Endes geht es uns natürlich auch um die Schaffung einer neuen kommunistischen Internationale. Dazu haben wir auch einen Text neulich veröffentlicht, wovon wir natürlich noch weit entfernt sind, aber das ist trotzdem das Ziel dabei. Aber auch jetzt ist unsere Entwicklung ein Produkt von Diskussionen, die international stattfinden. Also das ist auch ganz klar, ne? weil die Auseinandersetzung zwischen den revolutionären und den opportunistischen, revisionistischen Kräften auch international stattfindet, weil es natürlich eine objektive Auseinandersetzung ist. Ich denke, es ist ein Fehler auf jeden Fall, wenn die reichen Erfahrungen, die kommunistische Weltbewegung auch hat in diesem Kampf, wenn die ignoriert werden, wenn wir es versäumen, aus den Kämpfen und auch den Erfolgen von Genossinnen und Genossen in anderen Ländern Kraft zu ziehen, Schlussfolgerungen zu ziehen. Und ich sage es mal ganz konkret, also beispielsweise, wenn der enorme Erfahrungsschatz und die Erfolge der Kommunistischen Partei Griechenlands beispielsweise nicht einbezogen werden in einen Plan zum Parteiaufbau, dann ist das, glaube ich, ein Fehler. Oder auch in einen Kampf zur Neuformierung der kommunistischen Weltbewegung. Aber es gibt natürlich auch andere Parteien, auf die das zutrifft. Also ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen so, als würde man in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als hätte man da versucht, irgendwie in jedem Land für sich gesondert eine KP aufzubauen, ohne sich dabei an den Erfahrungen der Bolschewiki zu orientieren. Ja, ist vielleicht ein Vergleich, den nicht alle teilen werden, aber ich möchte ihn trotzdem in den Raum werfen. Auch hier möchte ich die griechischen Genossen noch einmal zitieren. Also ich glaube, die KP muss eine Partei für jedes Wetter sein. Das ist eine Formel, die Kukue geprägt hat. Das heißt also weder nur für die relativ ruhigen Phasen des Klassenkampfes, noch nur für die schlimmsten Zeiten der Illegalität. Also man muss beides können. Und das bedeutet natürlich, ja, genau, diese gesamten Erfahrungen aufzunehmen und davon zu lernen. Okay. Okay. Ja, einiges wurde schon gesagt von dem, was ich jetzt vorhatte vorzutragen. Anderes nicht. Ich trage es jetzt trotzdem nochmal in Gänze vor. Wenn sich Sachen doppeln, dann ist das so. Dann sind wir uns einig. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Die Kommunistische Partei ist die höchste Form der Klassenorganisation des Proletariats. Das bedeutet, in ihren Reihen sind die besten, bewusstesten, diszipliniertesten und kampfbereitesten Teile der Klasse organisiert. Die Avantgarde der Klasse, die Vorhut. Die Kommunistische Partei ist erstmal keine Massenpartei. Sie muss imstande sein, den Rest der Klasse zu führen und auf dem Weg zur Revolution muss ihr politischer Führerin sein. Das kann sie natürlich nur, wenn sie eine feste Verbindung mit den parteilosen Massen hat und wenn diese auch ihre Führung anerkennen und ihr vertrauen. Als Partei hat man es schon zu einem gewissen Punkt geschafft, dass Teile der Klasse diese Führung anerkennen. Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass sowohl die Aufbauorganisation als auch irgendwann die Partei nach den Prinzipien des demokratischen Zentralismus organisiert sein sollten. Zu unserem Verständnis des demokratischen Zentralismus werden wir in den nächsten Tagen ein etwa 16-seitiges Papier veröffentlichen, was dann auch nochmal als Diskussions- und Streitgrundlage dienen kann. Nur in Kürze die wichtigsten Prinzipien des demokratischen Zentralismus für uns: Zentralisierung der Führung, Dezentralisierung der Verantwortung, Kollektivität der Leitung, Demokratie als Vorbedingung für Zentralismus und als Grundlage für die Herstellung der Einheit, die Einheit des Willens und des Handelns, strenge Disziplin, Gleichheit an Rechten und Pflichten, Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit, Verbot von Fraktionen, Unterordnung der untergeordneten Organe unter die übergeordneten, Unterordnung aller Organe unter die zentrale Leitung, Unterordnung der gesamten Partei unter die Vollversammlung oder den Parteitag, dann in dem Fall ideologischer Kampf und Kritik und Selbstkritik als Mittel zur Herstellung der Einheit der Partei. Als Aufbauorganisation ist klar, dass es im Vergleich zur Partei eine weniger komplexe Umsetzung des demokratischen Zentralismus ist. Der Unterschied zwischen Aufbauorganisation und Partei ist vor allem, dass ein Parteistatus unserer Meinung nach erfordert, dass man bereits erfolgreich eine gewisse Quantität und insbesondere Qualität der Arbeit und organisatorische Strukturen aufgebaut hat. Zum Beispiel in der Frage der Berufsrevolutionärin. Der bürgerliche Staat unterhält ein riesiges Beamtenheer, verfügt also über Personal an hunderttausenden Menschen, die berufsmäßig damit betraut sind, diese Ordnung aufrechtzuerhalten, zu verwalten und zu verteidigen. Daraus folgt, wir können dem Klassenfeind gar nicht gefährlich werden, wenn wir nur über Hobbyrevolutionärinnen verfügen, die Politik ein bisschen in ihrer Freizeit machen. Das ist unmöglich. Wir benötigen Berufsrevolutionärinnen. Während es die Aufgabe der Aufbauorganisation ist, dieses strategische Problem anzugehen, ist es bei dem Status einer Partei bereits zu einem gewissen Punkt gelungen, einen Kaderinstamm an Berufsrevolutionären zu schaffen. Die Aufgabe der Aufbauorganisation ist, die Organisierung und Schmiedung von Kaderinnen voranzutreiben und in letzter Instanz Kaderinnen als Berufsrevolutionärin zu professionalisieren, aber auch inhaltlich ihre Ausbildung zu systematisieren, Erfahrungen zu schaffen und das Prinzip, Kommunisten müssen alle Kampfformen beherrschen, nicht nur als Phrase im Mund zu führen, sondern es auch ganz konkret so anzustreben. Kommunisten müssen dann auch lernen, alle Kampfformen zu beherrschen. Ein besonders wichtiger Aspekt in der Organisationsfrage und wo wir keinen Unterschied im Anspruch machen würden zwischen einer Aufbauorganisation und einer Partei, betrifft die Frage der Legalität, Illegalität und Klandestinität. Es ist klar, dass es in der Frage der Organisierung einen qualitativen Sprung zwischen der Legalität und Illegalität gibt. In den Phasen der tiefsten Reaktion, wo die kommunistische Partei oder Organisation verfolgt und verboten ist, sind andere Formen der Organisierung geboten als in Zeiten, wo dies noch nicht der Fall ist. Wichtig hierbei ist jedoch zu verstehen, dass der Kern der Organisation gleich bleibt, egal in welcher Phase des Klassenkampfs man sich befindet, nämlich clandestin und für den Klassenfeind intransparent. Anders ist es auch gar nicht möglich, qualitative Sprünge in der Organisationsfrage zu vollziehen und beispielsweise auf Verschärfungen im Klassenkampf adäquat zu reagieren und als Organisation dadurch eben auch widerstandsfähig gegen Repression zu werden. Abschließend ist für uns noch das Verständnis wichtig, auch eine Partei ist nie fertig oder perfekt. Es gibt einen qualitativen Unterschied zwischen Partei und Aufbauorganisation, aber auch eine Partei muss ständig konsolidiert werden, weiter aufgebaut werden, sich weiterentwickeln und Schwächen überwinden. Eine Partei, die sich durch Kritik und Selbstkritik und Kampf nicht ständig selber weiter erzieht und verbessert, zerfällt und entartet. Ich hätte eine Nachfrage an Felix vom KA, weil du dazu jetzt nicht darauf explizit eingegangen bist. Die Frage der kollektiven Entscheidungsfindung in der Aufbauorganisation und der Partei, wie funktioniert das? Was ist eure Ansicht dazu? Also wir denken, dass natürlich Entscheidungen ja letztendlich auf verschiedenen Ebenen natürlich getroffen werden innerhalb einer kommunistischen Partei oder Aufbauorganisation, aber immer kollektiv. Also auch wir denken, dass es letztendlich eine kollektive Führung zum Beispiel braucht. Aber ja, für uns zum Beispiel ist das höchste Gremium sozusagen der Kongress oder Parteitag, wo eben ja strategische Beschlüsse getroffen werden, vor allem für eine gewisse Zeit. Das ist für uns ja der wichtigste Mechanismus der kollektiven Entscheidungsfindung. Aber vielleicht könntest du die Frage auch noch einmal präzisieren. ich denke, genau das ist die Frage. Also welche Bedeutung hat der Kongress? Welche Entscheidungen werden durch den Kongress getroffen? Welche Entscheidungen obliegen einer Leitung zum Beispiel? Ja? Das ist ja eine Unterscheidungsebene. Also wir würden sagen, dass eine Leitung einer Organisation an die Kongressbeschlüsse gebunden ist, genau wie der Rest der Organisation auch. Und dass ein Kongress letztendlich Beschlüsse von einer besonderen Tragweite treffen sollte, also vom Konzept her, oder strategische Beschlüsse, Programm, gewisse Dinge wie das Programm oder die Strategie oder auch die inneren Regeln und Mechanismen einer Organisation im Groben, das sollte halt einem Kongress obliegen, darüber zu entscheiden. Das denken wir. Genau, die Leitung leitet eben die Organisation in der Zwischenzeit. Ja. Hauke, du hattest dich gemeldet. Genau, ich habe eine Nachfrage, weil ich den Eindruck hatte, okay, der Genosse vom PK und Com-Aufbau und ich, wir haben uns da irgendwie sehr klar auch in der Frage der Organisierung Klandestinität geäußert. Das hatte ich bei Thanasis nicht das Gefühl und da auch nochmal vielleicht die Nachfrage, also fandest du richtig, was zu der Frage gesagt wurde? Und ich frage das natürlich auch nicht ohne Hintergedanken, sondern das war tatsächlich, wir sind ja auch schon länger irgendwie als Organisation im Gespräch, das war eine Frage, wo wir uns da öfter mal auch mit euch gerieben haben. Und deswegen nochmal vielleicht die Nachfrage an euch. Soll ich direkt was dazu sagen? Du hattest dich auch gemeldet, ja. Zu was anderem, aber ja, kann ich direkt was zu sagen. Also ich weiß nicht genau, was da schon diskutiert wurde, ehrlich gesagt, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ich würde das so sagen. Ne? Also es gibt zwei Seiten dieser Frage. Das eine ist die Frage der Ausnutzung aller Spielräume, die es gibt, der legalen Spielräume eben auch. Das heißt, unter Bedingungen der im Wesentlichen ja schon noch bürgerlichen Demokratie, die wir haben, sind das natürlich größere Spielräume, als wenn wir in einer offenen terroristischen Diktatur leben würden. Also das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich der Schutz der Strukturen. Und natürlich teilen wir das, dass die Partei das machen muss, dass die Partei nicht einfach ihre Strukturen offenlegen kann und alles irgendwie dem Staat die Finanzen offenlegt und Mitgliederlisten oder sowas, das ist völlig klar, ne? Sondern das ist natürlich, also da muss man auch aus den Erfahrungen lernen, ne? Also beispielsweise, wie schnell die KPD zerschlagen werden konnte vom Faschismus und so weiter, also da sind wir schon derselben Meinung grundsätzlich, aber ich glaube, in der Gewichtung oder in der konkreten Umsetzung haben wir vielleicht schon eine andere Einschätzung, weil, also was ich schon sagen würde, ist, dass ich denke, die größte Gefahr im Moment nicht die Zerschlagung der Organisation durch den bürgerlichen Staat ist für uns. Und für euch glaube ich das auch nicht tatsächlich, also könnt ihr natürlich anders einschätzen, aber ich denke, die größte Gefahr ist eine andere, nämlich, dass wir auf Dauer so bleiben, wie wir jetzt sind. Also irgendwie eine kleine Gruppe ohne Einfluss, die weiter von entfernt ist, eine Partei aufzubauen. Und deshalb glaube ich schon, dass man das sehr ernst nehmen muss, auch auf die legale Arbeit. Und deshalb, also beispielsweise, dass wir sowas wie dieses Sommercamp machen, hilft uns, glaube ich, schon sehr weiter im Parteiaufbau. Und das könnte man natürlich jetzt aus Sicherheitsgründen lassen oder halt so machen, dass eine breite Partizipation nicht möglich ist oder so. Und das fände ich dann aber eine falsche Gewichtung. Ich wollte eigentlich dem Genossen vom Com-Aufbau nochmal, also er hat mich so ein bisschen herausgebaut schon, auf die Frage der eigenständigen Organisierung von Frauen innerhalb der Organisation einzugehen. Weil ich schon sagen würde, dass gesagt, sie hat die kommunistischen Frauen nochmal als eigene Struktur innerhalb des demokratischen Zentralismus. Also es ist teilweise eine Frage, teilweise eine Kritik. Also meine Frage wäre, was heißt das genau? Also würde mich interessieren, wie das genau funktioniert, weil ich es tatsächlich nicht weiß. Aber weil ich schon sagen würde, wenn es einen Bereich innerhalb der Partei gibt, bei dem nicht alle mitbestimmen können, also der nicht offen ist für der eigentlich der Kollektivität der Gesamtpartei verschlossen ist, und zwar nicht auf der Grundlage, dass Leute in eine bestimmte Funktion gewählt wurden, ne, das ist ja was anderes, wenn natürlich bestimmte Sachen nur in Führungsgremien besprochen werden können, sondern aufgrund eines Merkmals wie Geschlecht, dann ist das aus meiner Sicht schon gegen das Prinzip der Kollektivität und des demokratischen Zentralismus. Und ich glaube, die Grundlage davon ist, dass ihr das so macht, ist das schon, dass wir unterschiedliche Vorstellungen oder Einschätzungen auch zu dieser Frauenfrage haben. Also, oder zu der Frage auch, was wir unter Einheit der Arbeiterklasse verstehen. Weil, also ihr sagt ja beispielsweise in euren Texten, so wie ich das gelesen habe, dass alle Männer Unterdrücker sind und alle Frauen unterdrückt sind. Und das ist beispielsweise was, was wir überhaupt nicht teilen würden, wo wir auch sagen würden, also wo ich fragen würde, wie soll auf dieser Grundlage überhaupt ein gemeinsamer Kampf von Männern und Frauen der Arbeiterklasse für den Sozialismus möglich sein, wenn man, ja, wenn man sagt, die Männer sind eigentlich der Feind der weiblichen Arbeiterin. Dieser Kampf ist ja gerade deshalb möglich, weil die Arbeiterklasse gemeinsame Interessen hat. Ja? Und auch ein gemeinsames Interesse hat, das Privateigentum und die kapitalistische Ausbeutung zu überwinden. Und ich würde nämlich auch sagen, letzten Endes profitiert der männliche Arbeiter nicht davon, dass die Kapitalisten die Reproduktionsarbeit, die seine Frau zu Hause leistet, also nochmal zusätzlich ausbeuten und damit ihm weniger Lohn zahlen müssen sozusagen. Ja? Oder auch wenn seine Frau weniger verdient, in solchen sogenannten Frauenberufen oder sowas, dann profitiert davon auch nicht ihr Ehepartner oder sowas, sondern, oder wenn sie wegen ihrer Schwangerschaft gekündigt wird oder sowas. Das sind letzten Endes Sachen, die Klasse spalten, die Klasse schwächen. Und auch wenn natürlich die Frauen davon viel härter betroffen sind und hauptsächlich betroffen sind und man deshalb von einer doppelten Unterdrückung der Frau sprechen muss, ist es ein Interesse der gesamten Klasse, das zu überwinden und auch, muss auch deshalb von der Partei gemeinsam diskutiert und angegangen werden. So. Ich hätte jetzt eine Meldung von Hauke und dann würde ich eine Meldung von Felix nehmen. Okay, also ich glaube, es gibt halt in der Frage der Sicherheit und der Clandestinorganisierung da schon irgendwie einen Widerspruch. Das höre ich schon raus, insbesondere der Frage der Gewichtung der Sache. Ja, also es kann schon sein, dass es heute nicht die vordergründigste Gefahr ist, dass wir irgendwie vom Klassenfeind zerschlagen werden. Aber im Endeffekt liegt das nicht in unserer Hand, sondern das liegt in der Hand des Klassenfeindes, zu definieren, wann er uns eben als Gefahr sieht und wann er uns halt eben bekämpft. Und ja, also es kann eben auch Sprünge in den Verhältnissen geben, es kann eben Krisen kommen und so weiter. Und da kann es also morgen ganz anders aussehen, was wir halt heute vielleicht noch nicht abschätzen können. Und wir würden sagen, dass die Frage der Sicherheit und der clandestinen Organisierung, das ist nicht nur eine Nebensächlichkeit, über die wir uns auch Gedanken machen müssen, sondern das ist eben schon die wichtigste Aufgabe der kommunistischen Führung und Organisierung. Ja? Dass man nicht heute irgendwie Strukturen aufbaut, die morgen ganz leicht zerschlagen werden können. Ja, gut, dann zu Thanassis. Also du hattest ja einmal gefragt, wie die Frauenorganisation funktioniert und dann noch etwas zu unseren Standpunkten gesagt. Naja, also die Frauenorganisation funktioniert erstmal so, dass die Genossinnen dort Mitglieder sind. Und sie hat halt, naja, letztendlich sind wir eine Organisation mit einer strategischen Linie, mit einer ideologischen Linie. Und die Frauenorganisation hat eben bestimmte Aufgaben. Also letztendlich hat sie die Aufgabe, den Kampf gegen das Patriarchat nach außen zu führen, aber eben auch nach innen. Und ja, da geben wir auf jeden Fall den Frauen aufgrund ihres Geschlechts die Macht in der Organisation, die ihnen sonst in der Gesellschaft entzogen wird. Das ist natürlich ein neues Konzept, aber so ist das nun mal. Dennoch entzieht sie sich halt nicht dem demokratischen Zentralismus, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Frauenorganisation einfach jede Frage jetzt gesondert selbst entscheiden darf oder so, da eine Fraktion ist in dem Sinne, sondern sie hat eben bestimmte definierte Aufgabenbereiche, sag ich mal. Zu der Frage unserer Standpunkte, wir sagen das schon, dass in der Gesellschaft jeder Mann zum Unterdrücker erzogen wird und jede Frau in die Rolle der Unterdrückten gedrängt wird. Wir sagen aber auch nicht, dass die männlichen Arbeiter die Feinde sind der Arbeiterin, sondern eben ihre engsten Bündnispartner letztendlich, genau wie die ganze Arbeiterinnenklasse. Und dass eben die ganze Arbeiterinnenklasse natürlich auch einen Kampf gegen das Patriarchat führen muss. Aber das ist eben schwer und braucht gesonderte Anstrengungen, weil die männlichen Arbeiter schon auf eine Art auch davon profitieren, nämlich dadurch, dass ihre Frauen die Reproduktionsarbeit machen und sie das nicht machen müssen. Oder dadurch, dass ihre Frauen weniger verdienen als sie und sie dadurch auch in einer gewissen Abhängigkeit halten können. Also da hast du die Begründung eigentlich schon selber geliefert. Also ich glaube schon, dass das halt so ist und dass das halt einen gesonderten Kampf bedarf. Natürlich haben auch die männlichen Arbeiter ein Interesse an der Überwindung dieser Unterdrückung, das ist ja keine Frage. Aber damit sie das erkennen und damit sie auch entsprechend handeln und damit auch männliche Kommunisten so handeln, braucht es gezielte Anstrengungen. Das ist unsere Erfahrung und wir würden auch sagen, dass zum Beispiel die Frauenorganisation letztendlich auch dazu führt, dass sich die Genossinnen schneller entwickeln und ja, letztendlich ihnen auch sie auch voranbringt und die ganze Organisation auch voranbringt. Genau. Tom und dann Thanasis. Einmal, weil es jetzt doch nochmal aufgekommen ist, also zu der Frage der Gewichtung des Schutzes der eigenen Strukturen, Klandestinität, Illegalität und so weiter. Ja, natürlich ist es wesentlich, dass wir die legalen Mittel, die uns zur Verfügung stehen, dass wir die auch nutzen. Dennoch ist es keine rein hypothetische Frage, wann der Staat uns angreift oder genau, ob wir uns jetzt schon schützen, ob das nur so Spielerei ist oder so. Also ganz konkret, der Staat versucht, eine unserer Gruppen zu zerschlagen. So, vor 3 Jahren ist offenkundig geworden, dass gegen den Roten Aufbau Hamburg eine unserer Mitgliedsgruppen 129 Verfahren läuft. Es gab etwa 30 Hausdurchsuchungen und es ist bisher nicht weitergegangen, richtig, auch wenn man viel dazu gearbeitet hat und eine Gegenbewegung organisieren konnte. Aber diese Angriffe finden statt und die sind real. Wir müssen uns jetzt damit auseinandersetzen und unsere Strukturen so aufbauen, dass wir weiterhin arbeitsfähig sind und uns weiter aufbauen können, beides. Kurz noch ein anderer Punkt, der Genosse vom kommunistischen Aufbau hat es schon gesagt. Also klar ist das Patriarchat auch ein Spaltungsmechanismus, richtig. Aber andererseits natürlich unterdrücken auch männliche Proletarier proletarische Frauen. Ich glaube, das kann man eigentlich schlecht leugnen. Wir würden das charakterisieren als Teil und Besonderheit des Klassenkampfs. Einerseits, weil natürlich Frauen auch als Proletarier unterdrückt werden, in besonderem Maße sogar. Und andererseits aber, weil es eben innerhalb der Klasse auch Unterdrückung gibt, patriarchale Unterdrückung eben. Ich glaube, das hast du jetzt nicht gesagt, aber was ihr da eigentlich macht, das ist jetzt mein Schwenk zu einem anderen Thema, ist, dass ihr internationale Erfahrungen mit einbezieht. Und zwar sind das halt die internationalen Erfahrungen anderer revolutionärer Bewegungen, als du sie genannt hast. Genau, und das wollte ich noch mal kurz betonen. Also auch wir, auch für uns ist der Internationalismus und die Erfahrung anderer Revolutionäre zentral in unserem Aufbauprozess. Und es ist tatsächlich, das mit einzubeziehen, ist auch ein Organisationsprinzip. Ich glaube, was der Unterschied ist, auf wen man sich wahrscheinlich bezieht, also das ist jetzt so ein bisschen untergegangen, aber natürlich, wir versuchen uns auf jeden realen revolutionären Prozess zu beziehen, auf jede reale revolutionäre Erfahrung. Und da würden wir die kurdische Bewegung mit einbeziehen, wir würden die türkisch-kurdischen Parteien, die MLKP, die TKPML, alle anderen kämpfenden Parteien mit einbeziehen. Und wir beziehen natürlich auch ein die philippinische Bewegung und die Erfolge der maoistischen Bewegung, die es in den letzten Jahrzehnten gab. Ja? Auch wenn wir lange nicht alles teilen, auch wenn wir sehen, was in Nepal passiert ist und dass dieser Prozess versandet ist und so, völlig klar, ja. Aber das sind authentische revolutionäre Prozesse, die wir einfach nicht ignorieren können. Ja? Wir versuchen auch natürlich die Erfahrung der QQE, der PAME einzubeziehen, auch daraus zu lernen. Genau, ich glaube, aber das ist so ein bisschen ein Unterschied und es erklärt vielleicht auch so ein bisschen jetzt diesen Widerspruch, den es zu dieser Frauenorganisation Ja oder Nein gab. Wir sind da übrigens nicht, also handhaben das momentan nicht so wie die Genossinnen vom KA. Aber ich glaube, dieser Ursprung, woher das auch kommt und dass es eben nicht einfach nur eine Idee ist und irgendwie eine bisschen andere Analyse des Patriarchats, sondern dass es auch auf Erfahrungen beruht, das muss man, glaube ich, schon berücksichtigen. Und auch Erfahrungen, die deutlich größer sind als wir. So. Dann hast es. Okay, ich versuche nochmal ganz kurz auf zwei Punkte einzugehen, also die auch an mich jetzt herangetragen wurden. Also die eine Sache natürlich nochmal mit der Sicherheit. Also selbstverständlich ist die Sicherheit keine Nebensache, das ist völlig klar. Also man kann, glaube ich, natürlich keine revolutionäre Organisation sein, wenn man sich nicht mit der Frage des Schutzes der Bewegung beschäftigt. Also da, wie gesagt, ne, das ist kein Dissens, denke ich. So, was ich aber schon falsch finde, tatsächlich, also da muss ich dem Hauke widersprechen, wenn du sagst, das ist die wichtigste Frage der kommunistischen Führung, also anhand von welchem Kriterium ist das die wichtigste Frage? Also ich würde sagen, die wichtigste Frage ist schon erstmal, wie wir es schaffen, die Arbeiterklasse in den Kampf gegen ihre Unterdrücker, gegen ihre Ausbeuter zu führen. Wenn wir das nicht schaffen, dann ist auch egal, ob wir unsere Strukturen schützen letzten Endes, weil dann spielen wir sowieso keine Rolle. Also man muss das ja zusammendenken. Also wir müssen diesen Kampf führen und weil wir in diesem Kampf effektiv sein müssen und auch den Schlägen des Gegners ausweichen oder sie abwehren können müssen, deshalb müssen wir uns schützen. Aber also man kann da nicht so eine Hierarchie in dem Sinne machen, dass man sagt, also das ist das Wichtigste. Ja, gut, vielleicht habe ich auch zu viel da reininterpretiert jetzt, aber so hattest du es gesagt. Und noch vielleicht eine Klarstellung, also zu der Frauenfrage. Also natürlich gibt es auch Unterdrückung innerhalb der Familie, also Unterdrückung der Frau durch den Mann und so weiter. Das ist ja, glaube ich, auch kein Streitpunkt. Aber was ja der kommunistische Aufbau sagt, ist, dass alle Männer Unterdrücker und alle Frauen unterdrückt sind. Das ist das, wo ich vehement widerspreche. Also Elfriede Springer und Liz Mohn und wie die alle heißen, oder Angela Merkel oder so, sind keine unterdrückten Frauen, meines Erachtens. Also es kann sein, dass die auch Sexismus mal erfahren haben oder so, aber sie stehen insgesamt nicht auf der Seite der Unterdrückten. Sie stehen auf der Seite der Ausbeuter. Sie sind Ausbeuter und sie sind unsere Gegner. Und das ist schon etwas ganz anderes als die Frage, das Klassenverhältnis ist etwas vom Wesen her schon etwas ganz anderes als das Verhältnis zwischen den Geschlechtern, meines Erachtens. Und das ist meines Erachtens ein Fehler, den ihr macht, wenn ihr das begrifflich gleichsetzt, weil auch wenn du jetzt gesagt hast, die Männer, männlichen Arbeiter sind Verbündete der weiblichen Arbeiterinnen, wenn aber der Mann mein Unterdrücker ist, also wenn ich jetzt eine Frau wäre, dann wäre er ja nicht mein Verbündeter, sondern dann müsste ich ihn ja bekämpfen. So, also das leuchtet für mich nicht ein. Genau, und also ich denke auch eine kommunistische Partei sollte natürlich auch ein Frauenkomitee zum Beispiel haben, das sich gesondert mit diesen Fragen beschäftigt. Aber das ist auch, glaube ich, ein Unterschied. Für mich, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, ist die Arbeit zur Frauenfrage keine reine Frauensache, sondern das ist gerade eigentlich ein Problem, wenn Männer sich damit gar nicht beschäftigen und sagen, okay, das ist jetzt eine Aufgabe für die Genossinnen mal, die sollen sich damit beschäftigen und wir machen irgendwas anderes. Genau. Gut, letzte Möglichkeit, jetzt nochmal von euch was zu sagen. Meldet euch noch einmal und dann schließen wir hier ab. Ich sehe langsam auch schon müde Gesichter, obwohl ich hoffe, euch ebenso viele Fragen im Kopf rumschwirren wie mir und die noch gerne gestellt werden wollen in den nächsten 2-3 Stunden beim Getränk draußen vor der Tür. Felix. Nochmal zur Frage von Angela Merkel. Ich glaube, das brauchen wir nicht diskutieren. Mit der wollen wir natürlich nicht zusammenkämpfen und sie ist auch nicht unterdrückt in dem Sinne oder so, sondern sie profitiert ja letztendlich auch von der Aufrechterhaltung des Patriarchats und der Unterdrückung der Frau. Ansonsten, es ist nicht so, dass ich mit den Fragestellungen der Unterdrückung der Frauen nur Frauen beschäftigen sollen innerhalb der Organisation. Das ist auch bei uns nicht so. Also ja, keine Ahnung, irgendwann hat man ja scheinbar auch entschieden, diese Organisation zu gründen. Da schienen ja auch die Männer irgendwie mit einverstanden zu sein. Also ich glaube halt, ja, letztendlich gibt es schon wichtige Fragen, die halt natürlich auch von allen diskutiert werden, oder es ist auch einfach notwendig, gewisse Fragen in der gesamten Organisation zu diskutieren und sich auf dieser Grundlage auch zu vereinheitlichen. Also anders funktioniert es ja nicht. Genau, also das würde ich sagen, würde ich jetzt auch erstmal so sehen, aber genau, gleichzeitig würde ich auch nochmal betonen, was der Genosse von Perspektive Kommunismus gesagt hat, dass es eben auch etwas ist, was auf realen Erfahrungen beruht. Also zum Beispiel die Genossinnen und Genossen der MLKP haben damit jetzt schon jahrelang Erfahrung gemacht mit der Frauenorganisation KKÖ, und auch die TKPML hat jetzt eine eigenständige Frauenorganisation gegründet vor relativ kurzer Zeit. Also es ist schon etwas, was sich auch in der revolutionären Bewegung auch irgendwie verbreitet. Und da würde ich auch nochmal den Kreis schließen, weil der Thanassis gesagt hatte, naja, für die KO hat das so eine herausgehobene Bedeutung auch, dass die ja, eine neue kommunistische Partei in diesem Land nur entstehen wird, auch als Teil einer neuen internationalen kommunistischen Bewegung. Naja, wir würden auch sagen, dass letztendlich es große Bedeutung für uns hat, auch international Kontakte zu schließen, oder dass auch in anderen Ländern wieder kommunistische Parteien entstehen, dass in vielen Ländern Genossinnen und Genossen vor den gleichen Aufgaben stehen und es gleichzeitig eine verschwindend kleine Anzahl bisher wirklich kommunistische Organisationen gibt, die ernsthaft eine Revolution anstreben. Genau, und dass deshalb auch für uns diese Arbeit einen sehr großen Wert hat und auch die Genossinnen und Genossen aus anderen Ländern, auch aus verschiedenen Strömungen, und die Diskussion mit uns für uns auch in unserem Aufbauprozess eine wichtige Rolle einnimmt. Sieht nicht so aus, dass es gerade noch weiteren abschließenden Redebedarf gibt. Sehe ich das richtig? Gut, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, wir beschließen jetzt hier dieses Podium. Wir beschließen nicht die Diskussion, das ist, denke ich, klar. Also, wie gesagt, ich habe einige Fragen, die jetzt mir noch offen geblieben sind. Das ist natürlich auch klar gewesen und das ist auch richtig so. Und ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich hoffe, wir haben es ein bisschen geschafft, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Organisation hier auch darzustellen und Anlass zu geben, diese Diskussion weiterzuführen, weil wir sind weiterhin in der Situation, es ist die drängendste Aufgabe. Wie schaffen wir die Kommunistische Partei in Deutschland? Was ist der Ansatz? Was sind die ideologischen und organisatorischen Grundlagen, die dafür notwendig sind? Und wie kann der Weg dahin aussehen? Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Vielen Dank nochmal an alle Teilnehmer hier auf dem Podium, dass ihr hierher gekommen seid, dass ihr euch der Diskussion gestellt habt, auch wenn es sozusagen ein Camp der K.O. jetzt war. Das gilt jetzt auch für euch drei nochmal. Und ich hoffe, wir diskutieren weiter. Und genau, soweit erstmal. Bis dann.